Ja, doch, ich wurde gebeten, mir ein paar Dinge zu überlegen, auch zu sagen zu Ihrem Protest und was für mich die Universität Hannover bedeutet hat. Ich möchte mich da an eine Äußerung von Barbara Duden anschließen, und zwar hat sie zu Ende ihrer Lehre hier gesagt, also was sie, ihr Institut, die Professoren und Professorinnen von der Soziologie ursprünglich gelehrt hätten, indem sie Material analysiert hätten, das für sie Herrschaftstechnologien waren. Diese Herrschaftstechnologien würden heute einfach eins zu eins gelehrt. Und sie meinte damit diese ganzen Managementliteraturen, die Umwandlung von quasi Ökonomie in Individualpsychologie. Also die Feststellung, dass das, was eigentlich ursprünglich Gegenstand einer gesellschaftskritischen Analyse war, nun einfach zu einem Herrschaftswissen geworden ist, das an Universitäten gelehrt wird. Und das ist der eigentliche Skandal. Man kann das natürlich politisch kritisieren. Ich würde aber, und ich finde es toll, dass Sie diese Protestveranstaltung machen, auch wenn es offenbar nur auf ein kleines Echo stößt, wenn Sie argumentieren vis-à-vis von leitenden Stellen, sagen Sie ihnen einfach, dass das zu einer Provinzialisierung Ihrer Universität führt. Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem. Daneben, dass es natürlich politisch eine Katastrophe ist, scheint mir, dass in Hannover, und das geschieht aber überall an allen ehemals kritischen linken Universitäten, eine Art Fachhochschulisierung der Universität stattfindet. Also es wird sogenannt anwendungsorientiertes oder praxisorientiertes oder noch schlimmer lösungsorientiertes Wissen gelehrt. Also es geht immer um Wissen und es geht nicht mehr um Reflexion. Und da denke ich, dass heute mittlerweile sogar die Fachhochschulen kritischer sind, weil dort Praktiker lehren, die in der Praxis schon erfahren haben, was dieses angeblich lösungsorientierte Wissen tatsächlich macht und dass es sich letztlich dabei um eine Herrschaftstechnologie handelt. Ich möchte aber, weil Sie ja auch mehrheitlich von der Sozialpsychologie und von der psychoanalytisch orientierten Sozialpsychologie herkommen und auch den nicht geringen Anspruch haben, diese hier wieder einzuführen. Also ich kann Sie nur darin ermutigen, machen Sie das und geben Sie nicht auf. Stören Sie auch die traditionell, also die jetzt angebotenen Lehrveranstaltungen mit Ihrem Wissen, das Sie noch haben. Bleiben Sie aufsässig und ich glaube, Sie werden irgendwann Erfolg haben. Ich möchte heute Abend an diese psychoanalytische Sozialpsychologie in dem Sinn anknüpfen, als ich einen zentralen Gedankengang der Psychoanalyse aufnehme in meinem Vortrag, nämlich der Gedanke, dass wir bei einem konstatierten Missstand immer auch nach unserer eigenen Beteiligung fragen müssen. Also ich unterstelle Ihnen jetzt mal, die Sie hier sind, dass Sie im weitesten Sinne aus einem linken Kontext stammen und ich glaube, dass auch in der Entwicklung der linken Theoriebildung etwas stattgefunden hat, das Teil dieser ganzen gegenwärtigen Universitätsreformen ist. Ich möchte noch kurz etwas zum Titel sagen. Ich hatte den Veranstalterinnen angegeben, Lacan-Marxismus, Doppelpunkt, der Diskurs der Universität und seine ideologiekritischen Implikationen. Lacan und Marx sind aus dem Titel verschwunden. Zur Erklärung, also der Diskurs der Universität ist eine Bezeichnung von Jacques Lacan, dem französischen Psychoanalytiker selbst, und er meinte damit, und ich finde für diese Veranstaltung, finde ich das geradezu paradigmatisch und passend, Lacan hat mit dem Diskurs der Universität bezeichnet, was er selbst während den Studentenunruhen gesehen hat, dass sich hier etwas abzeichnet, das als Liberalisierung an den Universitäten daherkommt. Also die Studierenden hatten diese Liberalisierung erstritten, aber er hat den Studierenden gesagt, seid vorsichtig, ihr schafft gerade den traditionellen Herrn und Lehrmeister ab, aber ihr werdet an dessen Stelle einen anderen Lehrmeister oder Herr bekommen. Und diese neue Figur, die eben nicht mehr als sagen wir paternale, patriarchale Autorität daherkommt, Diesem Umstand hat er interessanterweise der Diskurs der Universität, als Diskurs der Universität bezeichnet. Er meinte damit zwei Dinge. Zum einen natürlich, weil das an den Universitäten diese Proteste und die Forderung nach Liberalisierung angefangen hat. Er meinte damit aber auch, dass an den Universitäten eine neue Form von Wissen entstehen wird, die er eben schon damals als Herrschaftswissen bezeichnet hat. Und zwar genau in dieser Verknüpfung, dass quasi die traditionelle Form der Autorität verschwindet. Also die protestierenden Studierenden hatten auch ihre linken Lehrer angegriffen. Sie haben gesagt, sie wollen da nicht mehr jemand, der da vorne steht und ihnen was beibringt. Sie möchten demokratisch und heute würde man sagen mit Lean Hierarchy, also etwas, ein neues pädagogisches Konzept, das quasi alle gleichberechtigt behandelt würde und eben von einem objektivierbaren Wissen ausgehen würde. Ich werde im Folgenden ausführen, wie Lacan selber diese Verschiebung, er nannte das, Lacan hatte immer so bildliche Formulierungen, er nannte das den Übergang vom Diskurs des Herrn zum Diskurs der Universität. Was Lacan mit dieser Verschiebung meinte und auch, weil er das damals bereits auch als eine interne Kritik an der Linken formuliert hat, was daraus aus seiner Zeitdiagnose damals, die ich eben auch für heute noch gültig finde, was für ideologietheoretische Implikationen daraus hervorgehen. Die These, die dem zugrunde liegt, und das wird von einer heutigen internationalen Lacan-Rezeption aufgenommen, die These besagt, dass wir es heute mit ganz anderen ideologischen Mechanismen zu tun haben, als sagen wir in der Zeit vor den 68er Unruhen, also in der Zeit des Fordismus. Ich selber habe hier an der Universität Hannover immer Lehrveranstaltungen gemacht, wo es um diesen Übergang von Fordismus zu Postfordismus ging. Das heißt, das beschäftigt mich auch heute noch und ich sehe in diesen Ansätzen, die eben auf Lacan zurückgreifen, aus einem marxistischen Standpunkt heraus, darum auch das Wort Lacan-Marxismus, ich sehe in diesen Ansätzen eine Möglichkeit, die veränderten ideologischen Mechanismen, mit denen wir es heute zu tun haben, die eben nicht mehr so klar repressiv sind, sondern die vielmehr aus Teamwork und kommunikativem Handeln daherkommen, diese neuen ideologischen Mechanismen zu durchschauen, zu verstehen und die Frage neu aufzuwerfen, was wäre eigentlich Ideologiekritik heute? Vielleicht etwas zur Terminologie. Es gibt ja den Begriff, Sie kommen eben aus der psychoanalytisch orientierten Sozialpsychologie, es gibt den Begriff Freudomarxismus, das ist Ihnen bekannt, das sind Anschlüsse an Freud, die Freud mit Marxismus verbinden wollen, wie es beispielsweise von Marcuse und von Reich, Wilhelm Reich, gemacht wurde. Ich würde heute sagen, dass diese freudomarxistischen Ansätze und in dem Sinn auch die Frankfurter Schule seine Gültigkeit hat für die Gesellschaft, für die fordistische Gesellschaft, für diese Gesellschaft vor diesem großen Umbruch nach 68. Und wenn Sie, ich bin jetzt mal zuversichtlich, wenn es Ihnen gelingt, die Sozialpsychologie hier wieder einzuführen, dann denke ich, müssen Sie auch an diese neuere Lacan-Rezeption anschließen, wie sie im Umfeld der Schule von Ljubljana heute gemacht wird. Also es gibt heute eine internationale, marxistisch orientierte Lacan-Rezeption, die wirklich hochinteressant ist. Und über diese Rezeption möchte ich heute Abend auch sprechen. Also zu dieser Schule gehören, der bekannteste Vertreter ist Slavoj Žižek, es ist aber auch Mladen Dolar, Alenka Zupančík und beispielsweise auch John Kopček. Ich werde zu diesen vier noch später etwas sagen. Ihnen allen gemeinsam ist die Erkenntnis, dass diese vom Freudomarxismus geforderte Triebbefreiung, also die 68er kamen mit der Vorstellung, wir befreien unsere Triebe, unsere Sexualität und das wird gleichzeitig auch zur Abschaffung des Kapitalismus führen. Heute wissen wir, Die Befreiung der Triebe hat eher zu einer Erneuerung des Kapitalismus anstatt zu dessen Überwindung geführt. Und wieso das so ist und was wir heute dann überhaupt noch fordern können, wenn nicht die Triebbefreiung zu einer generellen Befreiung führt, das ist der Kern der Frage, die diese Schule von Ljubljana beschäftigt. In diesem Sinn gibt es ja auch eigentlich einen generellen Vorwurf an die Psychoanalyse, und ich nehme an, das ist auch ein Grund, warum sie abgeschafft wurde hier. Die Psychoanalyse, die Sozialpsychologie sei veraltet, weil sie ahistorisch denke, wir seien in einer ganz neuen Zeit, es brauche neue Konzepte, man könne die Menschen auch verstehen, ohne dass man da in die Tiefe der Psyche vordringt, das braucht es alles gar nicht mehr, diese komplizierten Theorien. Dieser Vorwurf der Ahistorizität, Lacan hat dieses Problem erkannt und er hat sehr früh gesagt, dass auch Freuds Werk eigentlich nur zu verstehen ist vor dem Hintergrund einer bereits im Untergang befindlichen patriarchalen Autorität. Also obwohl Freud den Vater ins Zentrum gestellt hat, seiner Theoriebildung, also was die Rolle des Vaters ist für die Entstehung der Psyche, sowohl von Jungen wie von Mädchen. Lacan sagt, 80 Jahre später, Freud hätte die Ödipus-Theorie eigentlich deshalb gemacht, weil er bereits in einer Gesellschaft gelebt hat, in der die väterliche Autorität im Schwinden begriffen ist. Also wir kennen das, auch Marx spricht von den traditionsentbettenden Elementen des Kapitalismus. Also die industrialisierte Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft führt die Menschen aus traditionalen Strukturen heraus in neue Strukturen. Und warum dieses Herausführen aus traditionellen Strukturen nicht zu befreiten Subjekten führt, das ist das große Rätsel, mit dem die zukünftige Sozialpsychologie in Hannover sich auseinandersetzen werden muss. Jetzt diese Fokussierung, ich habe gesagt, also es ist für uns ja immer einfach, die anderen zu kritisieren, konservative Kräfte und so, das wissen wir, wie wir das tun können. Ich finde es immer viel interessanter, unser eigenes Selbstverständnis als Linke zu kritisieren. Und das möchte ich heute Abend tun anhand von diesem Lacan-Marxismus. Es gibt nämlich eine große Gemeinsamkeit in dem, was Sie heute zu Recht kritisieren an den Lehrinhalten, die Ihnen geboten werden, und einer bestimmten Entwicklung in der ganzen Linken, die ich jetzt mal zusammenfasse, so unter einer Regenbogen-Linken, wie sie eben im Zuge von 68 entstanden ist. Es gibt so etwas wie eine kulturalistische Wende, auch in der linken Theorie, und Sie kennen das alle, wenn irgendwer heute noch von Kapitalismus sprechen will, dann heißt es sofort, ja, aber es gibt auch andere Unterdrückungsverhältnisse und es gibt nicht nur dieses eine, und wir müssen die Multiplizität der Subjektpositionen erkennen und wir haben doch alle ganz viele und ganz unterschiedliche Positionen und es gibt auch nicht einfach eine Struktur, die uns beherrscht. Ich glaube, dass dieses Aufsplitten von letztlich das Verneinen auch von Strukturen, von der Existenz von Strukturen, die uns beherrschen, dass das die große Gemeinsamkeit ist zwischen einer bestimmten Entwicklung in der linken Theorie und der Entwicklung, wie wir sie gegenwärtig an allen Universitäten feststellen. Es ist nämlich die Fokussierung immer auf eine Mikroperspektive, auf das Individuum und auf dessen Handlungsfähigkeit. Also das Konzept der Agency beispielsweise, das ist in einer linken Theorie wie in einer, sagen wir jetzt Betriebsökonomie, gleich willkommen. Wir sprechen nur noch von Agency, die Individuen sind quasi frei. Das Reden über Strukturen, die uns beherrschen, die uns auch in unserem Alltagshandeln beherrschen, ist total out. Und diese Großstrukturen möchte dieser Lacan-Marxismus wieder in den Fokus bringen, weil beispielsweise Žižek sagt, es ist doch merkwürdig, dass die Linke selber davon zu sprechen beginnt, dass es keine Großstrukturen mehr gibt, in dem Moment, wo der Kapitalismus immer mehr bis in die feinsten Kapillaren unseres Alltagslebens vorzudringen beginnt und uns dort auch leitet, beherrscht, aber eben so, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht kurz zunächst etwas zur Rezeption von Lacan im deutschsprachigen Raum. Also Lacan gilt leider bei uns als ein Diskursanalytiker oder ein Poststrukturalist, weil er irgendwas von Sprache gesagt haben soll. Das geht dann meistens via der Rezeption von Judith Butler. Man hat gelernt, dass die soziale Realität sprachlich konstruiert ist und irgendwie haben das die Franzosen mal gesagt. So ungefähr wird das, wir müssen den Lerninhalt auch immer verkürzen und wenn noch etwas angeboten wird im Bachelor, ist es irgendwie etwas zur Diskursanalyse. Jetzt ist es aber so, dass genau von dieser Schule von Ljubljana, die eben von einem marxistischen Standpunkt aus Lacan liest, Lacan als eine starke Gegenposition zur Diskursanalyse und zum Poststrukturalismus gelesen wird. Also die wichtigsten Kritiken am Postmodernwerden der linken Theoriebildung geht von dieser Schule von Ljubljana aus. Der Ausgangspunkt ist, wie gesagt, dass Lacan selbst diese postmoderne Wende, wie sie weite Teile der linken Theoriebildung erfasst hat, kritisiert hat. Und zwar, weil er 68 gesagt hat, dass er selber das Gefühl hat, dass er Zeitzeuge ist von einer Veränderung in den ideologischen Strukturen selbst. Also Lacan ist ein wohlwollender Interpretator der Ereignisse von 68. Er hat all diese Leute, also auch Althusser, Foucault, die sitzen zu Hunderten in seinen Vorlesungen und er spricht zu ihnen und sagt, euer Aufstand hier ist nicht eine Kritik, sondern es ist ein Teil von einer veränderten ideologischen Formation, nämlich, und das formuliert er so, dass ihr eure Triebe befreien wollt, ist bereits ein Effekt von veränderten Sozialisationsmustern. Also er sagt quasi den protestierenden 68ern, dass sie in einem Selbstmissverständnis sind darüber, dass sie für eine Befreiung kämpfen von etwas, was sie eigentlich nur tiefer in eine neue ideologische Formation verstricken will. Das ist ungefähr die Botschaft, die Lacan diesen protestierenden 68ern sagt. Also es gibt so diese Formulierung, dass er einer Brigade von Laientheologen in Sachen Triebbefreiung gesagt hätte, dass sie damit nur einer neuen Herrschaftstechnologie zum Durchbruch verhelfen würden. Der Grund, warum Lacan so skeptisch ist gegenüber der Vorstellung von Triebbefreiung, liegt darin, weil es für ihn keinen Trieb gibt, der außerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse liegt. Das Menschenbild, könnte man sagen, von Lacan besagt in etwa, dass wir zu dem, was wir als, sagen wir, Sexualität, unser innerstes Streben, dass dieses Streben, dieser eben von der Psychoanalyse so bezeichnete Trieb, immer erst entsteht, nachdem ein menschliches Wesen in die gesellschaftlichen Strukturen hineingeführt worden ist. Also die Vorstellung, es gäbe da so ein Rumoren in unserem Unbewussten und wenn wir da den Deckel heben würden, käme ein subversives, revolutionäres Potenzial heraus. Diese Vorstellung kann so nicht aufgehen im Verständnis der Psychoanalyse, weil ein Trieb immer schon grundsätzlich gesellschaftlich vermittelt ist. Also ein Mensch, der nicht sozialisiert würde, der nicht spricht, der nicht in Beziehung zu anderen steht, der hätte keinen Trieb, sondern der hätte einen Instinkt. Also diese Unterscheidung ist ganz zentral und darum ist Lacan skeptisch gegenüber der Vorstellung einer Triebbefreiung. Lacan sagt umgekehrt, dass diese Energie, die da freigesetzt wird, vielmehr zu dem Kapitalismus helfen wird, die für ihn notwendige Metamorphose nach 68, weil das war ja auch eine Krise der Kapitalakkumulation, zu bewerkstelligen. Also wir kennen das heute im Rückblick, das sagt zum Beispiel auch Boltanski-Ciapello, in dieser Integration der Künstlerkritik, also Lacan hat etwas sehr Ähnliches bereits 68 formuliert, der Kapitalismus muss sich erneuern und diese Triebbefreiung wird genau der Motor dieser Selbsterneuerung sein. Lacan sagt auch, dass wenn der Kapitalismus selber die Individuen aus ihren traditionellen Bindungen enthebt, so könne das Einfordern von pluralisierten Lebensformen, wie eben die 68er ja anstrebten, sie wollten in Kommunen leben, sie wollten Kinder leiden, sie wollten eben keine Kleinfamilie mehr, dieses Einfordern von pluralisierten Lebensformen kann genau nicht mehr das Element der Kritik sein oder der Gegenstand der Kritik sein, weil der Kapitalismus das schon von sich aus bewerkstelligt. Die Frage ist, wenn man sich das so überlegt, wie ist es dann überhaupt noch möglich, Kritik zu formulieren? Ich werde versuchen, obwohl ich das natürlich nur sehr ansatzweise kann, in einem einzelnen Vortrag ein paar Hinblicke zu geben. Lacan sagt, dass was er quasi entstehen sieht, Ende der 70er Jahre, etwas ist, was er, wenn man das ein bisschen umformuliert, als eine Politik bezeichnet, die mit dem Genießen der Subjekte operiert. Und zwar eben genau nicht mehr, dass es das Genießen unterbinden will, sondern dass es den Menschen ihr Genießen gibt und sie damit ködert. Also es ist die Vorstellung, dass ein richtiges Wissen, und da kommt eben wieder auch das Wissen der Universitäten zum Zug, die Menschen befähigen wird, jedes Individuum einzeln sein Optimum an Genießen zu erreichen. Jetzt, wie kommt Lacan zu dieser Vorstellung? Ich muss dazu kurz ausholen, was er eigentlich für ein Verständnis hat von der Subjektwerdung, und das werde ich auch konfrontieren mit einem Verständnis, wie es gegenwärtig in den Culture Studies, also in diesen postmodernen linken Theorien aufgefasst wird. Ich werde diese beiden Subjektverständnisse miteinander vergleichen, um darstellen zu können, warum die Ideologiekritik, die von diesem Lacan-Marxismus ausgeht, sehr anders ist als das, was wir gegenwärtig, sagen wir, in der Diskursanalyse oder beispielsweise auch in den Gender Studies als Ideologiekritik verstehen. Allgemein, also wenn Sie schon mal irgendetwas von Lacan gehört haben, dann ist es meistens das, dass Lacan gesagt hätte, das Subjekt entsteht in der Sprache. Jetzt ist das aber nur in ganz frühen Lacan der Fall. Also man könnte dann sagen, das wird ungefähr so zusammengefasst, Lacan hätte gesagt, das Subjekt ist ein Effekt von seiner Benennung. Also Judith Butler greift das auf und sagt beispielsweise, wenn ein Mädchen oder ein Junge auf die Welt kommt, dann heißt es eben, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, und das wäre dann die sprachliche Konstitution des Subjektes. Lacan sagt eigentlich nicht das, sondern er sagt etwas anderes. Er sagt, dass durch diese Einführung des Menschen in die Sprache, also wir können uns das ganz konkret vorstellen, so zwischen zwei und drei Jahren beginnt das menschliche Wesen zu sprechen, es richtet sich an einen anderen. Durch diesen Anspruch, das Ansprechen, wird das Kind gewahr, dass es einen anderen gibt. Also Lacan misst deshalb der Sprache so eine große Bedeutung zu, weil das Kind in diesem Sprechen sich auch seiner Abhängigkeit von anderen gewahr wird. Also es kann die anderen überhaupt erst so wahrnehmen. Und das ist gleichzeitig auch eine, man könnte sagen, kränkende Einschränkung, weil es ruft zum Beispiel die Mutter und die Mutter ist nicht da. Bevor es rufen kann, ist die Mutter da, weil die Mutter muss ja die Bedürfnisse erfüllen. Aber durch dieses Rufen, so das Modell, wird das Kind sich gewahr, die Mutter kommt vielleicht, aber sie kommt auch nicht. Also das ist eigentlich das Wesentliche, warum die Sprache so zentral ist für Lacans Subjektverständnis. Und Lacan sagt nun etwas anderes. Er sagt nämlich nicht einfach, dass das Subjekt entsteht, indem es der Sprache unterworfen wird, sondern er sagt, dass durch diesen Mangel, durch das Gewahrwerden, dass wir nicht allmächtig sind im Subjekt, auch immer etwas entsteht, das dieser Anrufung durch die Sprache entwischt. Er nennt das ein Stück des Realen, er nennt dieses Stück Objekt klein a, und wir können uns das vorstellen als so etwas wie eine Verheißung, etwas, das uns im späteren, im Erwachsenenleben das liebste Objekt sein wird. Dieses Objekt klein a ist deshalb für Lacan das entscheidende Moment für seine politische Theorie, weil es etwas ist, das das intimste Streben, letztlich eben den Trieb des Subjektes strukturiert. Also über dieses Objekt klein a, so Lacans Aussage, wird Politik gemacht. Und das Spezielle an diesem Objekt ist etwas, das uns eigentlich gar nicht bewusst ist. Wir könnten uns das so vorstellen, es ist eine Art nachträgliche Rückprojektion des Subjektes nach seinem Eintritt in die gesellschaftlichen Strukturen über einen angeblichen Urzustand. Und in dieser Formulierung kommt wieder zum Ausdruck, was ich am Anfang gesagt habe. Der Trieb ist deshalb nichts Vorgesellschaftliches, weil diese Fantasie, wie es gewesen war, erst rückwirkend entsteht. Also es ist eine Fantasie, es ist ein Phantasma über etwas, sagen wir ein bisschen vereinfacht, einen allumfassenden Glückszustand. Und Lacan nennt das das Phantasma und er nennt das deshalb Objekt A, weil er ironisch sagt, wir suchen das immer in unserem Liebespartner. Es ist eigentlich etwas total Fiktives und es gibt nichts so Fiktives wie dieses Objekt und trotzdem ist es für uns das Realste. Also eine Fiktion, die total real ist, das ist eigentlich das, was für Lacan das Wesen des Menschen auszeichnet. Also wir kennen das alle, wenn wir gefragt werden, was siehst du denn in deinem Liebsten oder in deiner Liebsten, dann sagen wir, es ist dieses ganz bestimmte Etwas, das ich nicht benennen kann. Dieses ganz bestimmte Etwas, das ich nicht benennen kann, das ich überall wieder suchen werde in meinen Liebesobjekten, wie die Psychoanalyse sagt, das ist Lacans Objekt A. Sie können sagen, das ist ein Nichts, aber wie Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung wissen, ist es genau das, was alles strukturiert. Es ist das Zentralste unseres Daseins, obwohl es letztlich ein Phantasma ist. Ganz zentral an diesem Phantasma ist, dass es in diesem Paradox, dass es eigentlich erst entsteht durch eine Vorenthaltung. Also ich habe vorhin gesagt, es ist ein die erste Erfahrung eines Mangels, der Einschränkung einer Allmacht, die dieses Phantasma entstehen lässt. Lacan sagt, dieses Objekt entstehe erst durch diesen Mangel, das heißt eigentlich durch etwas, das eine Unmöglichkeit kennzeichnet. Auch das kennen Sie aus Ihrer intimsten Erfahrung. Lacan sagt, die Liebe zielt letztlich auf etwas Unmögliches. Das ist aber nicht einfach ein Pessimismus, weil Lacan sagt, auch wenn wir dieser Unmöglichkeit beraubt wären, wäre unser Leben sehr viel weniger schön. Also Lacan weiß sehr viel über diese, über das Paradox des Liebesstrebens des Menschen. Es ist, weil es sich letztlich einer primären Einschränkung, einer Allmachtsfantasie verdankt, immer etwas, das sich einer Unmöglichkeit verdankt und trotzdem ist es nicht einfach nichts, sondern es ist eben unser Alles. Es ist diese Figur, das ein Nichts-Welt konstituiert, die Lacan etwas sehr Originelles machen lässt. Er sagt nämlich, es gibt zwischen dem Gegenstand von Marx Kapital und seinem Gegenstand der Psychoanalyse, nämlich eben diesem Objekt klein a, eine Homologie. Beide sind nichts und beide konstituieren in diesem Nichts Wert. Also die Homologie, die basiert darauf, bei Marx ist es die Ware gibt es nicht, Sie haben noch nie eine Ware auf der Straße herumlaufen sehen und trotzdem prägt das alles, es prägt unsere Arbeitsverhältnisse, es prägt die Weise, wie wir produzieren. Also die kapitalistische Produktion basiert auf der Warenlogik und Marx und Lacan sagt in dieser Verknüpfung, dass er sagt, ich gebe quasi Marx jetzt noch das ideologietheoretische Pendant zu seinem Konzept der Ware, in dem ich vom Objekt A spreche. Er sagt, dieser Warenlogik liegt eine subjekttheoretische Logik zugrunde und das ist das Objekt A. Es ist diese Verknüpfung, die dann die heutigen Lacan-Marxisten an Lacan anschließen lassen. Man könnte das so interpretieren, es gibt ja eine genuin in der Tradition von Marx stehende Ideologietheorie, die auch die Frankfurter Schule beeinflusste. Die Lacan-Marxisten gehen eben einen anderen Weg, indem sie dieses Objekt klein a als das zentrale Objekt einer Ideologietheorie nehmen. Jetzt, es ist auch dieses Objekt, das die Gegenwartsdiagnose von Lacan selber anleitet. Und zwar besagt seine Gegenwartsdiagnose folgendes. Also wir sind jetzt wieder in diesem Übergang von Fordismus zu Postfordismus. Lacan sagt, dieses Objekt in der traditionell ödipalen Familie war das quasi dem Vater vorenthalten. Das heißt, es gab immer einer in der Fantasie des Kleinkindes, der quasi unbeschränkten Zugang zu einem vollumfassenden Genießen hatte. Die Verbotsstruktur, also was in der Psychoanalyse als ödipale Subjektstruktur erscheint, besagt in etwa, wenn die Kinder brav sind und man kann sie dazu bringen, eben den Eltern zu gehorchen, dann deshalb, weil sie sich vorstellen, vor allem der Junge stellt sich das vor, dass er irgendwann in den Fußstapfen des Vaters treten, in die Fußstapfen des Vaters treten wird und später auch einmal Zugang zu diesem Objekt hat. Also die Struktur der ödipalen Familie besteht darin, dass dieses Objekt verboten ist, aber dem Vater vorenthalten ist. Genau diese Konstellation, sagt Lacan, ist in dieser Zeit von 68 im Untergang begriffen und das meint er eben mit dem Diskurs der Universität. Er sagt, heute ist es nicht mehr eine Autorität, die uns quasi den Zugang zu diesem Objekt A verbietet, also eine Verbotsgesellschaft, sondern es ist umgekehrt der Diskurs der Universität, der uns ein Wissen zur Verfügung stellt, das wir uns aneignen können und das uns verheißt, dass wir freien Zugang zu diesem Objekt bekommen. Also das sind die ganzen Glücksratgeber, das sind aber auch ihre Studiengänge, die ihnen zeigen, wie sie als Individuum sich erfolgreich bewähren werden auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Beziehungsmarkt, egal auf welchem Markt. Der Markt ist ein rein formales Geschehen und sie werden mit Wissen ausstaffiert, das ihnen ermöglicht, ihr ganz individuelles Glück zusammenzustellen. Also das zentrale Element dieser Verschiebung ist, die Unmöglichkeit ist hier verschwunden. Es ist ja nicht mehr ein Wissen, das sie lehrt, dass sie arbeitslos sein werden, dass es diese Art von totaler Erfüllung nicht gibt, sondern sie lernen mit ganz vielen Theorien, zum Beispiel diese Theorie von Flow in der Arbeitspsychologie, also es gibt unsäglich viele solche Theorien, es gibt das Wissen und die Universität stellt ihnen das zur Verfügung, wie sie Zugang zu diesem Objekt klein a erhalten. Das heißt, man könnte, wenn man das subjekttheoretisch wieder umformuliert, sagen, die Verbotsgesellschaft, die ödipale Gesellschaft, stellte vor dieses Objekt ein Verbot. Das war eine Unmöglichkeit, dahin zu gelangen. Der Diskurs der Universität, also diese Subjektstruktur, die wir heute haben, die stellt hier kein Verbot, sondern sie stellt ein Wissen, das sie anleitet und sie stellt damit auch ein Ideal vor sie hier hin, vor ihre Nase quasi, könnte man sagen. Es ist ein neues Ideal entstanden, das sie beständig mit einem absoluten Genießen konfrontiert, dem sie nacheifern. Man kann noch, wenn irgendwas nicht funktioniert, eine Beratung aufsuchen. Sie sind dazu aufgerufen, ihr Genießen zu optimieren. Und die Universität wird ihnen dabei behilflich sein. Das heißt, was sich hier paradoxerweise herausgebildet hat, ist ein Ideal. Freud sagt, unser Über-Ich folgt dem Verbot, also das Ich-Ideal, das sie aufbauen, hat quasi das Verbot des Vaters internalisiert. Sie heute haben vermutlich ein anderes Ideal internalisiert, es ist das Ideal, das sich genau verbindet mit dem vormals verbotenen Genießen. Das heißt, der paradoxe Effekt davon ist, dass unsere Über-Ich-Struktur heute entlang eines Genießens strukturiert ist, das heißt, an ein Genießen gekoppelt ist. Wenn Lacan das so formuliert, meint er nicht, Dass wir heute in einer hedonistischen Gesellschaft leben, das heißt, dass wir irgendwie einfach zu viel genießen und unsere sozialen Pflichten vernachlässigen. Er spitzt das vielmehr zu und sagt, unsere vorderste soziale Pflicht heute ist zu genießen. Also das muss man sich mal vorstellen. Lacan sagt dann, das Über-Ich heute gebietet uns zu genießen. Und was dabei entsteht, ist, dass wir nicht mehr Schuldgefühle haben, weil wir irgendwas geklaut haben, also ein verbotenes Genießen, sondern unser Über-Ich lässt uns schuldig werden an den verpassten Genießchancen. Das heißt, es gibt eigentlich gar nichts mehr, was unmöglich ist, alles ist optimierbar und das ist extrem anstrengend. Aber wenn Sie am Schluss erschöpft sind, können Sie niemandem die Schuld geben, weil es gibt niemanden, der Ihnen etwas vorenthalten hat. Also der Verlust des Verbotes, das ist die gegenwärtige Ideologie. Man kann deshalb sagen, wenn man das jetzt wieder in theoretische Worte zu fassen sucht, Marx hat ja gesagt, es gibt zwei Ausbeutungsformen. Dem Arbeiter, also die Erwerbstätigen, die werden enteignet an einem Mehrwert, also was der Unternehmer behält in seiner eigenen Tasche von ihrer Arbeitsleistung, die Enteignung, die Ausbeutung des Mehrwertes. Und, das hat Marx auch gesagt, das ist ganz wichtig, es gibt auch eine Enteignung an Wissen, also der Arbeiter wird von seinem Wissen getrennt. Lacan fügt dem jetzt auf der subjekttheoretischen und eben ideologietheoretischen Ebene hinzu, es gibt noch eine dritte Enteignung und das haben die 68er nicht verstanden, es gibt paradoxerweise eine Enteignung an Negativität. Das heißt, wenn das Genießen, also das, was uns überhaupt ermöglicht, ein, sagen wir, befriedigendes Lusterleben zu haben, wenn das kreist oder in dessen Zentrum eine notwendige Unmöglichkeit steht, dann sind wir dieser Unmöglichkeit beraubt. Also wenn wir immer ankämpfen, dass gegen Institutionen, die uns etwas vorenthalten, verkennen wir, dass unser Problem heute eben sich, jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene gesprochen, aber das hat sehr viel diagnostisch, also zeitdiagnostischen Gehalt, meine ich. Es ist vielmehr so, dass wir von Unmöglichkeiten enteignet werden. Also ein Beispiel, Kinder in der Schule heute, jedenfalls in der Schweiz ist das so, die fortschrittliche Pädagogik, da steht nicht mehr ein Lehrer vorne und sagt, was sie heute lernen müssen, sondern die Kinder organisieren sich selber. Sie machen sich ihr Lehrinhalt, ihr Programm, in welcher Reihenfolge sie was lernen, selber. Und sie wissen dabei gar nicht mehr, es gibt keine autoritäre Instanz, wer hier Autorität verkörpert, weil sie sind die Autorität für sich selbst. Also es ist das in Aussicht stellen dieser Möglichkeitsräume, die uns heute in ein ganz schwieriges Selbstverhältnis verwickelt, weil wir nicht mehr verstehen, was uns eigentlich genau hindert. Weil das Hindernis an unserem Genießen sozusagen verschwunden ist, das aber konstitutiv wäre für das, was ein menschliches Genießen im psychoanalytischen Verständnis kennzeichnet. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Kulturtheorie, die in den Culture Studies, in der kulturorientierten linken Theoriebildung entstanden ist, wie sie vor allem sich in den USA herausgebildet haben, aber über die USA auch wieder zurück zu uns gekommen ist, dann haben wir ein grundlegend unterschiedliches Verständnis von dem, was Ideologien in der Subjektivierung tun. Die meisten von diesen Ansätzen in den Culture Studies berufen sich auf Louis Althusser und Althussers berühmtes Konzept der Anrufung besagt, was ich am Anfang geschildert habe, die Menschen sind ein Effekt ihrer Anrufung. Also das Hauptbeispiel ist, du bist ein Mädchen oder du bist ein Junge. Und die Kritik, die sich daran anschließt, würde besagen, unter dieser herrschaftsförmigen Anrufung gibt es eine Multiplizität des Subjektes und Kritik würde darin bestehen, diese Multiplizität herauszuarbeiten. Also was wir beispielsweise kennen, auch im Diskurs der Pluralisierung von Geschlechtern ist die Vorstellung, dass ein hybrides Subjekt, also wenn wir sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin weder schwarz noch weiß, ich bin irgendwie vielgestaltig, dass das ein subversives Potenzial hat. Das ist ungefähr die Lehre, die wir über diesen Strang von Althusser, die Culture Studies, was zu uns zurückgekommen ist, das sind beispielsweise auch Konzepte der Intersektionalität, dass gesagt wird, die Anrufung ist nie eindeutig, weil es gibt Widersprüche in der Anrufung und diese Widersprüche wären dann der Ort, von dem aus Ideologiekritik geleistet werden kann. Die Schule von Ljubljana hält dem Folgendes entgegen. Sie sagt, es ist eben nicht die Anrufung, die das Subjekt macht, sondern dieser Rest, den Lacan das Objekt klein a nennt. Und das Subjekt ist eigentlich immer das, Lacan sagt, das Subjekt ist das Korrelat zu diesem Objekt. Und deshalb ist es nicht einfach so, dass wenn wir die Anrufung bekämpft haben, wir auch die Ideologie bekämpft haben, weil wir verstehen müssen, was mit diesem Objekt klein a, mit unserem unbewussten Genießen passiert. Also man könnte sagen, dass Ideologien in der Subjektivierung immer versuchen, diesen Mangel, der das Objekt klein a kennzeichnet, zu stopfen. Und ein solches Stopfen kann eben auch eine multiple Identität sein. Also wenn wir nicht davon ausgehen, dass Ideologien uns festlegen wollen, oder jedenfalls, dass das heute nicht mehr die ideologische Funktionsweise ist, so ist die Kritik an feststehenden Identitäten auch nicht zwangsläufig eine Ideologiekritik, sondern es kann umgekehrt sein, und das ist eben die Zeitdiagnose, die die Schule von Ljubljana macht, dass auch ein multiples Subjekt sehr wohl in diese ideologischen Strukturen passt. Ich möchte kurz noch auf diese Anschlüsse und ein paar Beispiele oder Anwendungen eingehen, wie sie heute von dieser neueren Lacan-Rezeption ausgehen. Also ich habe bisher einfach das Subjektverständnis von Lacan dargestellt, was wird heute jetzt in der Schule von Ljubljana gemacht. Also die Schule von Ljubljana tritt in eine explizite Kritik an dieser kulturalistischen Wende in der linken Theorie, indem sie eben sagt, ich fasse das nochmals jetzt in ihre Theoriesprache, das Subjekt entsteht nicht als Effekt der Anrufung, sondern im Jenseits der Anrufung. Dieses Jenseits der Anrufung, eben das Objekt A, ist ganz zentral für diese Theoriebildung. Die Schule von Ljubljana hat sich herausgebildet in den 80er Jahren, also noch unter Tito, und dort war interessanterweise, waren die Marxisten, gehörten zur Dissidenz. Und anders als in Deutschland orientierten sie sich nicht an Freud, sondern an Lacan zusätzlich. Also diese Verknüpfung von Lacan und Marx geht ursprünglich auf diese Schule, auf die 80er Jahre in Slowenien zurück. Und zwar waren diese Autoren allen voran Slavoj Žižek auch Teil der internen Protest, also der Erneuerung, die schließlich zum Fall von Tito geführt hat. Natürlich wollten sie keinen Anschluss an den Westen, wie es dann gekommen ist. Sie wollten eine Erneuerung des Sozialismus und konnten auch nicht voraussehen, was die Folgen des Untergangs der ehemaligen, also von Jugoslawien sein würde. Aber diese dramatischen Ereignisse haben diese Theoretiker dazu geführt, eben sich auch den westlichen linken Theorien zuzuwenden. Und seit dem Fall der Mauer gibt es eine interessante Auseinandersetzung eben zwischen der kulturalistischen Linken, die ja letztlich auch aus dem Marxismus entstanden ist, und diesen Ansätzen, die aus Ex-Jugoslawien kommen. Der sicher bekannteste Vertreter ist Slavoj Žižek, und er ist leider in Deutschland vor allem als Filmtheoretiker bekannt, und dann macht man ihn kurzerhand auch wieder zu einem Diskurstheoretiker. Was man verkennt, ist, dass Žižek, er schreibt zwar über Filme, aber das ist eine politische Theorie. Und leider sind die meisten Texte, die die politische Theorie beinhalten, nicht auf Deutsch übersetzt, aber es lohnt sich wirklich sehr, diese Texte zu lesen. Žižek sagt gegenüber dieser kulturalistischen Wende Folgendes: Diese Vorstellung, dass wir uns an Anrufungen abarbeiten müssen, verkennt die Wirkungsweise der heutigen Ideologien insofern, als es eben einen zentralen Unterschied gibt zwischen dem, was das Subjekt ausmacht, und seiner Subjektivierung. Also man könnte sagen, die Subjektivierung ist diese Anrufung. Das Subjekt ist aber das, was auf der Ebene des Objektes A geschieht, das ist eben das Jenseits der Anrufung. Wenn die Diskursanalyse sagt, wir müssen uns gegenüber diesen Anrufungen distanzieren, das heißt, wir müssen uns gegenüber sämtlichen Idealen distanzieren, auch gegenüber linken Idealen, beispielsweise der Kapitalismuskritik, so sagt Žižek, dass genau diese generelle Distanz eine Art Zynismus, ich glaube heute an gar nichts mehr und ich folge nicht den veralteten Marxisten, die noch von Kapitalismuskritik sprachen oder gar von dem Kapital. Also diese generelle Distanz gegenüber Idealen. Žižek sagt ganz einfach, dass diese Distanz ist heute die Ideologie unserer Zeit. Das heißt, er sagt, die generelle Skepsis, die auch die Linke erreicht hat, wo wir sagen, ja, ich bin da jetzt mal vorsichtig, oder wer noch über Großkategorien spricht, macht sich der Ideologie verdächtig, wer gar von Kapitalismuskritik spricht, das ist ideologisch, nicht ideologisch ist ein objektives Wissen. Žižek sagt, genau diese Distanzierung gegenüber Großerzählungen, auch damit einhergehend die Distanzierung gegen alle Formen von Idealen, das ist die Ideologie unserer Zeit. Ich lese dazu ein Zitat. Žižek fragt quasi an die Adresse der Culture Studies, die vorschnell den Marxismus als Essentialismus abtun. Er fragt da zurück, folgt nicht daraus, dass der skeptische Standpunkt, man solle gesellschaftliche Ideale und Identifikationen nicht ernst nehmen, ebenfalls seine Gültigkeit verloren hat, da dieser Skeptizismus ganz eigentlich bereits das fundierende Merkmal der gegenwärtigen hegemonialen Ideologie ist, die gerade nicht länger auf der Ebene der Ideale und der Identifikationen operiert, sondern ganz unmittelbar auf der Ebene des Genießens. Also Sie sehen auch hier wieder, es ist etwas, das man als eine Art Biopolitik des Genießens bezeichnen könnte, das sich an die Stelle gesetzt hat von ehemaligen, also man sagt dann, diese Marxisten, die seien so spartanisch gewesen und eben verblendet, weil sie noch wussten, was sie wollten und ein Ideal für die Gesellschaft hatten, und es ist dann aufklärerisch, dem nicht zu folgen. Žižek sagt, genau dieser Verlust an ideologischen Konstellationen, das ist die gegenwärtige Ideologie. Also er formuliert das in einer anderen Textstelle, dass er sagt, das Hochhalten der Kontingenz selbst, also alles ist, wir sind multiple, wir haben mehrere Subjektpositionen, die Kontingenz ist die Ideologie unserer Zeit. Also wir müssen uns nicht an Idealen abarbeiten, weil das macht der Kapitalismus schon selber. Und Žižek sagt in dem Sinn, also das ist wieder eine Formulierung von ihm, dass wir in einer weltlosen ideologischen Konstellation leben. Also es ist eben tatsächlich nicht mehr so, dass die meisten Menschen, auch vielleicht noch Menschen, die eine Religion haben, die wissen aber, dass ihre Religion partikular ist und dass sie tolerant sein müssen und dass es gleichwertige Religionen gibt und dass Gott eigentlich auch relativ ist. Also das kann Ihnen jeder überzeugte Christ heute auch sagen. Und das ist das ganz Zentrale. dass anstelle dieses Ideal, dieser Ideale eben etwas anderes getreten wird, ist, nämlich ein Wissen, da kommt wieder der Diskurs der Universität hinein. Das Wissen heute an der Universität leitet sie nicht mehr an Ideale weiter, weil das wäre ideologieverdächtig, das will man nicht mehr, sondern es ist objektiv und es hat nur noch die Optimierung zum Ziel und diese Optimierung, die gilt sozusagen als wertneutral. Also man könnte sagen, es ist eine Objektivität, die ein Maß des Guten politisch für alle demokratisch verwalten will. Das ist ein technologisches Wissen und ein anderer Lacanianer, Massimo Recalcati, sagt, das führe letztlich zu einer, ich zitiere, absoluten Herrschaft der Sache. Sie können dieses Wissen nicht mehr kritisieren, weil es ist ja kein Mensch und keine Autorität, es gibt vor, rein formal zu sein. Und es sind so wie Synapsen, die sich selber verselbstständigen. Also ein Bild für diese absolute Herrschaft der Sache ist beispielsweise die Evaluation. Wir alle werden gegenseitig und überall evaluiert. Und wen wollen Sie da kritisieren? Das tut niemand. Es gibt keine Zentralstelle. Also es gibt noch eine, aber das ist ein Computer, der das auswertet. Das heißt, es sind so wie Schleifen elektronische, die sich selber weiterentwickeln. Und darin ist die Autorität verschwunden, aber es ist eine total. Es ist eine Form von totalitärer Herrschaft. Und das Ziel dieser Herrschaft ist immer eine Optimierung und das Optimum ist wertneutral, so stellt es sich dar. Und es ist ganz schwierig, hier noch Werte nachzuweisen. Es hat natürlich irgendwo noch welche, aber die kommen dezidiert, das Wissen der Universität kommt als nicht wert daher. Es geht also um diese Objektivität, die letztlich in dieser Biopolitik des Genießens das Ziel hat, das Genießen objektiv und demokratisch an alle zu verteilen. Also das Umgekehrte in einer ödipalen Gesellschaft, wo das Genießen eben einigen wenigen vorenthalten ist. Und das ist der zentrale Punkt, den die Schule von Ljubljana auch als quasi Kritik formuliert, an den Culture Studies und die darin an den Universitäten entstandene postmoderne Identitätspolitik. Man könnte nämlich sagen, dass diese Identitätspolitik auch diesem Imperativ des Genießens folgt, insofern als darin immer unterstellt wird, irgendwer hält uns vom richtigen Genießen fern, indem er uns auf eine Identität festlegt, die nicht die unsere ist. Hier macht John Kopczek eine interessante Überlegung. Sie sagt nämlich, dieses Suchen nach den Identitäten, die uns irgendwie vorenthalten wurden, die verstellt wurden von normativen Eingriffen, also das Freilegen unserer Kontingenz und Multiplizität, diese Bewegung, die von den postmodernen Identitätspolitiken ausging, verwickelt uns in eine schuldige Schamlosigkeit. Und sie meint mit dieser Formulierung Folgendes, also das Schamlose ist, ich muss beständig alles an mir aufdecken, ich muss Coming Out machen und meine verschiedenen Identitäten darstellen, öffentlich zeigen. Und das Schuldige, das ist das quasi verdeckte, die verdeckte Unterseite ist, ich komme damit ja nie zu einem Ende. Weil wenn ich etwas freigelegt habe, wird es etwas anderes geben, was ich verkannt habe, was ich wiederum freilegen muss. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Aufgabe, eine Pflicht im Namen von verschiedenen verdeckten Identitäten, diese aufzusuchen. Das heißt, wieder in die Terminologie zurückübersetzt, in der Theoriesprache, es geht eigentlich darum, das Rätsel meines Genießens durch das richtige Wissen zu durchdringen. Und das ist unmöglich. Psychoanalytisch gesehen ist es unmöglich. Und darum führt das auch immer zu einer Schuld, weil dieser Pflicht werde ich niemals gerecht. Es ist jetzt eine ganz andere Schuld. Früher war ich schuldig, weil ich ein Verbot des Vaters übertreten habe. Heute bin ich schuldig, weil ich noch nicht alle Details meiner Identität auf aufgedeckt habe, das heißt nicht abgetragen habe, was man an Anrufungen an mich herangetragen hat. Ich werde damit nie zu einem Ende kommen. Also das sind dann schlussendlich auch die erschöpften Subjekte, von denen beispielsweise Ehrenberg spricht. Man könnte sagen, anstelle des Ideals, das ein pflichtbewusster Vater hat, der unser Vorbild war in der ödipalen Struktur, ist heute ein anderes Ideal getreten, nämlich das der Schamlosigkeit. Und ich würde sagen, dass so Figuren wie CEOs, also Chefs und Großkonzernen, die unendlich viel verdienen und die sozusagen das Genießen haben, sie sitzen auf ihren Yachten, wir können das in den Glamour-Zeitschriften nachlesen, wie sie genießen, und es ist im Detail aufgezeigt, dass verfolgt uns, wir können uns diesem öffentlichen Genießen fast nicht entziehen. Und sie sind eben auch schamlos, weil sie kennen nichts im Verfolgen von ihren Zielen. Dieses neue Ideal, das im CEO verkörpert ist, ist quasi an die Stelle des traditionellen Vaters getreten, also der CEO, der öffentlich genießt. Das ist ein postideologisches Universum, weil der CEO verkörpert keine Werte mehr, außer das Genießen. Er hat ja keine, er wäre ja sonst ideologisch, wenn er für eine gute Welt einstehen würde, etc. Vielleicht noch Soros macht das ein bisschen, aber ja. Um das zusammenzufassen, die Kritik, die Selbstkritik an diesen Postpolitiken, die von diesem Lacan-Marxismus ausgeht, besagt, dass das beständige Suchen oder Abarbeiten an Anrufungen, eben dieses Jenseits der Anrufung der heutigen Ideologien verkennt und vor allem, dass nicht erkannt wird, dass die Existenz dieser multiplen Subjekte sich eigentlich dem Gang des Kapitalismus selbst verdankt. Damit ist aber genau das, nämlich der Kapitalismus als Gegenstand von linker Theoriebildung, aus der ganzen linken Theorie verschwunden. Das gilt als out, als altbacken oder als Idee irgendwelcher verschrobener Altmarxisten, dass man den Kapitalismus noch thematisiert. Žižek kehrt das um und sagt, die ganzen Anerkennungskämpfe der Identity Politics blendet aus, dass das Einfordern multipler Identitäten eigentlich nur vor dem Hintergrund der Entwicklung des Kapitalismus selber Sinn macht. Dass der Kapitalismus selber zu diesen multiplen Identitäten geführt hat, die jetzt um Anerkennung kämpfen. Das heißt, er formuliert, dass die Anerkennungskämpfe eigentlich auf einer Renaturalisierung des Kapitalismus basieren. Und er spitzt das dann zu und sagt, dass das einzig nicht Kontingente in diesem Kampf um Kontingenz der Kapitalismus selber ist. Also der Kapitalismus als Hintergrundfolie, der scheint nicht kontingent zu sein, den nimmt man an wie ein Naturereignis. Um nochmals die Verknüpfung zum Anfang zu machen, was die Gemeinsamkeit ist zwischen diesem postmodernen Werden der linken Theorie und den Studienreformen nach Bologna, die sie zu Recht kritisieren, ist, dass beide letztlich das Vorhandensein von Großstrukturen negieren. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass das postmoderne Werden der linken Theorie dasselbe ist wie jetzt diese Lerninhalte, aber es gibt ein Verschwinden der Möglichkeit zu anerkennen oder zu denken, dass wir von Strukturen beherrscht werden, die uns bis in unser Alltagsleben verfolgen. Also die Vorstellung, dass wir doch wenigstens in unserem Alltag frei sind und den Alltag herrschaftskritisch gestalten können, genau diese Vorstellung wird brüchig, wenn man sich diesem Lacan-Marxismus nähert oder wenn man ernst nimmt, was er sagt. Und ich glaube, dass wir hier wieder anknüpfen müssen und auch diese verschmähten Großerzählungen wieder uns denen zuwenden müssen, aber mit einem veränderten Ideologieverständnis. Ideologie kann weder, wie im traditionellen Marxismus eine Aufklärung des falschen Bewusstseins sein, weil es operiert immer mit dem unbewussten Genießen. Es kann aber auch nicht das Aufdecken der Kontingenz von allen Zuschreibungen sein, weil das macht der Kapitalismus schon selber, sondern es geht darum, wie wir in unserem unbewussten Genießen angesprochen werden. Ja, ich danke Ihnen für die lange Aufmerksamkeit. Meine Gedanken drehen sich noch so ein bisschen mit diesen Typenfragen, die jetzt Schluss auch mal aufgegriffen hat. Und meine Frage ist also, wenn man davon ausgeht, dass die Meinung von Kapitalismus und Kapitalismus ist ja, dass beides kapitalistische Gesellschaften sind. Das heißt sozusagen Gesellschaften, in denen nicht die menschlichen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, sondern egal ob Kapitalismus oder Postkapitalismus, irgendwie der Zwang, Profit zu maximieren oder möglichst viel Verwertung in der Produktion halt rauszubekommen. Und das führt, glaube ich, automatisch zu so einem Unbehagen in der Kultur, würde ich sagen. Also dieses Genießen, das klappt ja nicht. Also die Leute sind ja nicht, wenn man sie mal fragt, sei ich denn glücklich, also klappt das irgendwie nicht. Das funktioniert nicht, das meinst du ja auch, dass es nicht funktioniert, dass deswegen diese Schuld ja auch gibt. Aber wäre nicht, wenn man sagen würde, man würde jetzt den Trieb ansprechen oder das Begehren, also natürlich ist der Trieb nichts Vornatürliches, sondern gesellschaftlich determiniert, aber ist immer ambivalent. Also es ist jetzt nicht nur darauf aus, dass er so vor einhergeht mit Kapitalismus, sondern also die Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat, die mehreren Bezugspersonen, die sehr liebevoll und empathisch vielleicht waren. Da entsteht ja so ein bisschen das Begehren auch, und ich würde sagen, dass die Gesellschaft eben nicht schafft, das zu befriedigen. Und auch diese Triebbefriedigung, wie du sie kritisierst, dass ich eigentlich ein falsches Verständnis dann eben von Triebbefreiung wäre, also dass das eigentlich nicht der Trieb ist, also so, dass man das aber eben doch schon kritisieren könnte oder herausfinden könnte, wenn man mit den Leuten, also mit ihr Unbehagen, entsprechend kämen. Und ob dann nicht so was wie eine Triebbefreiung in dem Sinne, dass sozusagen menschliche Bedürfnisse zu spüren, zu merken, dass diese Gesellschaft sie nicht verwirklicht und dann in die Gesellschaft zu treten. Also das ist schon noch ein Punkt, den wir müssen ja. Also so wie du jetzt argumentierst, ist das eben genau der Standpunkt der Frankfurter Schule im Anschluss an Freud. Und der Unterschied liegt im Wort Triebbefriedigung. Also es gibt für Lacan keine Triebbefriedigung. Und zwar nicht, weil wir in einer repressiven Gesellschaft leben, sondern das Repressive heute ist das Inaussichtstellen der Triebbefriedigung. Also Lacan würde vielmehr sagen, es geht um die Konfrontation mit der Unmöglichkeit, die dem Trieb selber eignet. In dem Sinn ist er pessimistisch, aber es ist nicht ein Pessimismus, der negativ ist, weil er sagt, der Kapitalismus basiert genau auf der Vorstellung, dass es Triebbefreiung geben könnte. Was Lacan mit der Konfrontation mit der Unmöglichkeit meint, das ist eine theoretische Formulierung, aber man kann das bebildern. Also es wäre nicht so, dass wenn wir in einer befreiten Gesellschaft leben, wir dann befreite Triebe hätten. Weil letztlich ist das, was Freud das Unbehagen genannt hat, etwas kulturell Konstitutives in diesem Menschenbild. Man kann das befragen. Es gibt Leute, die gesagt haben, das ist ein Pessimismus von Lacan. Woher nimmt er das überhaupt? Aber ich glaube, das Kritische daran, auch das Gesellschaftskritische für heute, ist, dass es ja gerade die Vorstellung von Triebbefriedigung ist, die dem Kapitalismus inhärent ist. Triebbefriedigung ist nicht das Gegenteil des Kapitalismus, sondern ist das ihm Inhärente. Das ist die Verschiebung, die er vornimmt. In dem Sinne ist eine Ideologiekritik ja auch eine, die sich nicht nur gegen das Bewusstsein richten kann, sondern die sich halt auch gegen diese Notwendigkeit, die durch das Bewusstsein konzentriert, richten kann. So, ich würde sagen, halt, der Rest der Sache ist halt eine Frage von Aufrichtigkeit, also wo man sich dann halt vorhalten kann, durchaus, dass die eigene Pflege und die eigene Aufwertung, die man ja, also gerade an der Uni, ständig betreiben sollte. Also man ist ja hier einfach Humankapital, so, dass sich halt selbst aufwertet, dass man sich das hervorhält. So, dass weil das halt auch ein Teil ist, der dann gerne auch in so einem, ja, in so einem Begehrmachismus vielleicht verschwindet. Also das wäre die andere Anmerkung. Du hast ja gesagt, wenn mit dem Objekt keine Art will, dann ist einfach nur nicht. Und ich finde es ein bisschen falsch, das Nicht zu unterschlagen, weil genau das Nicht ja auch bei Hegel schon auftaucht, als in der Phänomenologie des Geistes. Als das Sein und das Nicht, das Sein ist das Ganze, das Sein ist das Nicht, das Werden. Und dieses Nicht kann man halt lesen, wenn man das so materialistisch gewinnt, ist halt den Geist. Und genau den Geist kann man dann halt gegen seine eigenen Verhärtungen ins Feld bringen. Und genau an der Stelle könnte man dann so etwas sagen, dass man da ein Ich konstituieren kann. Und die Frage stellt so, ja, um wen geht es denn hier überhaupt? Also, warum tut man sich das denn an? Oder wer tut sich das an? Und, also, das ist nicht ganz verschwunden, in dem, was du so gesagt hast, aber ich finde es halt auf jeden Fall falsch, etwas Nichts ist, da wollte ich dann nicht weiter darüber reden. Aber das habe ich explizit nicht gesagt. Ja, aber ich möchte das nochmal ausschreiben. Ja, aber da, also das ist mir jetzt noch wichtig. Ich habe gesagt, dass genauso wie Marx bei der Ware ja sagt, dass ist ein Verhältnis und in dem Sinn ist es nichts Materialistisches. Er spricht von der gespenstischen Gegenständlichkeit oder der sublimen Gegenständlichkeit der Ware, womit er ja genau meint, es ist ein Verhältnis, in dem Sinn ein Nichts, das Welt konstituiert. Und so fasst Lacan das Objekt an. Also er findet diese Formulierung in Anlehnung an Marx-Formulierung. Und das Fetischismus-Kapitel, also der Fetisch als das, was Welt konstituiert, obwohl der Fetisch, den gibt es in dem Sinn nicht. Also ich, das wäre ein Missverständnis, ich wollte gerade sagen, dass dieses Nichts zentral ist. Und um das zu verknüpfen mit dem ersten, mit deinem ersten Einwand, das notwendig falsche Bewusstsein, auch das bleibt ein Bewusstsein und mit diesem Objekt klein a spricht die Psychoanalyse das Unbewusste an. Also wenn ihr versuchen wollt, beispielsweise eure Kommilitoninnen zu gewinnen für einen Prozess, müsst ihr auch verstehen, worin diese Humankapitaltheorie das Unbewusste genießen anspricht. Weil offensichtlich nur auf der Ebene des notwendig falschen Bewusstseins funktioniert die Aufklärung nicht. Man muss verstehen, wo das Unbewusste hier reinspielt. Also ich glaube, der große Beitrag dieses Lacan-Marxismus ist, dass er das Unbewusste wieder ins Spiel bringt. Und das Genießen grundsätzlich, darum ist das auch mit dem Trieb der Befreiung ein Problem, das Genießen ist eigentlich etwas Unbewusstes. Es gibt natürlich bewusste Befriedigungen, aber das, womit quasi die Politik, die große Politik spielen kann, ist das unbewusste Genießen, das unbewusste Genießen, investieren in solche Angebote, wie sie die Universität heute macht. Also man muss das ja mal verstehen, warum sich intelligente Leute massenhaft diese wirklich sehr banalen Konzepte, das nicht zu einer Rebellion führt, das ist wirklich ein Rätsel, also man muss unbewusst verstehen, was da, wo das die Menschen anspricht, sonst werdet ihr nicht verstehen, warum diese Proteste so schwierig zu organisieren sind. Umgekehrt, dass die 68er, ohne es zu wissen, dass eine Veränderung in den Triebstrukturen, die der Kapitalismus bewirkt hat, multiple Personen hervorgebracht hat, die dann protestiert haben. Also, dass die Multiplizität dieser Subjekte, die dann stritten für irgendetwas, bereits ein Effekt der kapitalistischen Entwicklung ist. Also nicht eine, es wird ja oft gesagt, der Kapitalismus hätte quasi diese Proteste integriert oder instrumentalisiert. Und diese Schule kehrt das um und sagt, das ist keine Instrumentalisierung, sondern das Aufbegehren, dass da plötzlich Triebe sich befreien wollten, ist bereits eine Veränderung der Subjektstrukturen, die nicht in einem emanzipativen Sinn aber eine Veränderung ist, sondern eine systemerhaltende Veränderung. Dem würde er widersprechen, ja. Das finde ich auch die Schwäche an diesem Text von Fraser. Es ist immer die Vorstellung einer, es gab eine gute Kritik, die wurde dann instrumentalisiert, aber wenn wir die Erzählung so machen, haben wir keine Erklärung, warum es instrumentalisiert wurde. Es hatte, also Žižek würde sagen, also Lacan sagt, es quasi erklärt die Reihenfolge um, es gab zuerst, der Kapitalismus selber führt zum Untergang der ödipalen Struktur und zu einer postödipalen Subjektstruktur. Und dass diese postödipalen Subjekte dann 68 auf die Straße gehen, ist zwangsläufig so. Kirsten? Mir kommt ein, genau da, was du unter Mangel verstehst, oder wahrscheinlich also, da auch verschiedene Arten, also, ja, ich meine, man kann sich bestimmt was Banales vorstellen, das fehlen 2 Euro oder so, also das ist ein Mangel, der irgendwie relativ einfach ist. Vielleicht müssen wir dem auch schon widersprechen. Aber dieser Mangel, von dem du sprichst, der scheint einfach wahnsinnig produktiv zu sein. Und ich würde interessieren, was das, also wie du das fasst. Oder vielleicht zwinge ich dir jetzt auch etwas, was eigentlich in dem Wort schon klar ist, dass du es nochmal erklärst. Ich muss es gerne genauer verstehen, auch diese weil das Produktive scheint ja nicht so sehr der Genuss zu sein, sondern eher der Mangel, der dieses Genießen antreibt. Genau, ja. Also der Mangel, das ist so eine Chiffre, die Lacan immer wieder braucht. Und eigentlich können wir uns das so vorstellen, Lacan macht einen Unterschied zwischen Bedürfnis und Begehren. Und er sagt eben, dieser Wandel findet genau in dem Moment statt, wo das Kleinkind zu sprechen beginnt, also jetzt auch in einem metaphorischen Sinn. Und zwar deshalb, weil es sein Bedürfnis, das einfach, das ist mal Hunger und solange es nicht sprechen kann, wird es gestillt. Aber in dem Moment, wo es sein Bedürfnis in einen Anspruch verwandelt, es ruft nach der Mutter, kommt ein zwischenmenschliches Moment ins Spiel. Also wenn ihr schon mal mit Kleinkindern zu tun gehabt habt, dann ist es dieses Phänomen, dass wenn man dem Kind die Flasche gibt, dass es vielleicht weiter brüllt, weil es möchte noch Zuwendung. Also das ist ja auch, man kann ein Kleinkind nicht rein nur von dem, was es einfach physisch braucht, befriedigen. Man muss es streicheln, halten, sonst geht es zugrunde. Also dieses zwischenmenschliche Moment, das wir dann eben Liebe nennen, aber was ist das eigentlich genau? Das kommt in dem Moment ins Spiel, wo es quasi das Kleinkind über seine ganz unmittelbar physischen Bedürfnisse hinaus noch mehr möchte. Es möchte auch Zuwendung, indem es gefüttert wird. Man muss mit ihm ein bisschen sprechen, wenn man ihm den Löffel mit Brei in den Mund schiebt. Und in diesem Zwischenraum, wo es nicht mehr nur ein reines physisches Bedürfnis, es muss da etwas in den Magen rein, sondern es muss auch emotional gefüttert werden. In diesem Zwischenraum entsteht gleichzeitig auch ein Mangel, weil das Kind auch gewahr wird, dass manchmal ist die Mutter vielleicht nicht so zugewandt und da beginnt es daran zu leiden. Also es ist das Gewahrwerden, dass diese Gabe über den Brei hinaus etwas Emotionales ist, über das ich nie verfüge und das auch rätselhaft ist. Man kann wieder sagen, es ist ein Nichts, weil was ist es eigentlich genau? Es ist letztlich das, was die Mutter für das Kind empfindet. Und dieses Moment der Liebe ist sowohl da wie gleich ursprünglich, sobald es da ist, kann es auch fehlen. Also es ist eigentlich die Erfahrung in dem Moment, wo ich realisiere, da ist ja etwas noch Zusätzliches, realisiere ich auch, das ist eine Gabe und wenn es eine Gabe ist, kann sie auch nicht kommen. Also etwas banal übersetzt kann man auch sagen, es ist das Gewahrwerden einer emotionalen Abhängigkeit. Was ich von jemandem möchte, die Zuwendung, ich kann ganz viel, die 2 Euro kann ich klauen, in dem Sinn ist das kein Mangel. Die Liebe, ich kann sie nicht klauen, es gibt vielleicht Vergewaltigungen, aber ich bekomme dabei keine Liebe. Und dieser Umstand, dass Liebe nur als Gabe zu erhalten ist, das bezeichnet Lacan als Mangel. Also man kann auch sagen, es ist unsere Verletzbarkeit, es ist das unser Ausgesetztsein gegenüber einer Antwort, die wir vom anderen brauchen, die wir bekommen oder auch nicht. Und Lacan sagt deshalb, in dem Moment, wo wir unser Anspruch eben in Worte formulieren, ich möchte von dir, realisieren wir auch, dass der andere Nein sagt. Also in der Vorstellung ist es so, zunächst ohne Sprache ist das noch nicht realisiert, dass das ein Nein war. Aber dass der Anspruch, darum sagte er, der Anspruch verwandelt das Bedürfnis in Begehren. In dem Moment, wo ich auch realisiere, das könnte vielleicht auch nicht kommen, wird mir das besonders wertvoll. Also darum ist das konstitutiv der Mangel an die Möglichkeit zu begehren gekoppelt, weil wenn ich es dann trotzdem bekomme und ich weiß, es ist eine Gabe, hat diese Gabe einen ganz anderen Gehalt, als wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte. Also sehr vulgär psychologisch könnte man sagen, wenn eine Mutter immer da ist, dann ist das für das Kind auch nicht gut, weil es gar nicht realisiert, dass das, was es gerne möchte, von einem unabhängigen Menschen kommt. Also das Spezifische, dass wir liebesfähig werden, ist eigentlich erst dann möglich, wenn wir wissen um die Eigenständigkeit unseres Liebespartners. Erst diese Gabe von einem eigenständigen Liebespartner ist wirklich eine Gabe. So könnte man diesen Mangel umschreiben. Und das heißt, die Liste der Enteignung könnte man um die Enteignung verzichten. Genau, ja. Das ist eine sehr gute Formulierung. Also ich habe das Enteignung an Negativität, aber es ist auch eine Enteignung an Verzicht. Ja? Genau, klar. Habe ich nicht richtig verstanden, dass du sagst, der Kapitalismus operiert mit diesem Mangel, und zwar nicht diesem Trivialen des Bedürfnisses, sondern dem des Begehrens. Mhm. Ja. Und wie kann man das unterscheiden? Weil mir scheint das manches auch auf dieser, oder also ist das so total? Oder weil ich finde zum Beispiel diese armen Leute, die bei Hartz gezwungen werden, weil sie also keinen Job haben und nicht wissen, wie sie sonst zu Geld kommen, dass das wenig mit Genuss oder mit Liebhaben oder also ich kriege das nicht so zusammen. Und die, ja, also mein Problem ist, dass ich, also ich verstehe, was du sagst, zu teilen, aber ich kann das nicht so richtig reinholen in meine Erfahrung. Also dieses Deus finde ich irgendwie affig. Also das, darin finde ich auch nichts Anziehendes. Diese ja, Cocktail-Trinkenden-Anzugträger, also das finde ich unästhetisch. Und ja, vielleicht könntest du das irgendwie an, also jetzt mit der Uni zum Beispiel, das ist so ein Ort, den ich kenne, ich empfinde zum Beispiel auch gar keine Anziehung mehr, an der Uni irgendwas studieren zu wollen, weil ich den Ort gar nicht mehr als etwas, also wenn du fragst, ja, die Leute wenden zur Uni nach wie vor, ist mir nicht klar, machen sie das, weil sie eine Hoffnung haben, dass sie da was finden, oder machen sie das, weil sie nicht sehen, was sie sonst im Leben machen sollen. Oder? Also mir ist nicht immer genau klar, was mir gerade passiert. Also ich habe noch studiert, weil ich dachte, wolltest du dazu noch etwas sagen? Dann sage ich zuerst dazu noch etwas. Also bei Hartz IV würde ich jetzt auch nicht von, das ist ja eine ganz klare ökonomische Ausbeutung, Punkt. Die andere Frage wäre, warum gibt es so wenig Protest dagegen? Und da ist schon die Frage, ob wenigstens bei einem Teil der Hartz IV-Bezüger die Vorstellung greift, dass sie durch Weiterbildung oder weiß ich was für Möglichkeiten wieder in den primären Arbeitsmarkt zurückkommen. Also dass sie trotzdem ihre Arbeitskraft optimieren könnten, weil es wäre ja naheliegender zu protestieren. Also das wäre auch zielführender, aber es wird nicht gemacht. Vielleicht noch mehr die Uni. Also ich glaube, es ist eine Verschiebung von höheren Werten, also was eine ältere Generation, zu der du jetzt wohl gehörst, noch gesucht hat an der Uni, war eigentlich in diesem Jenseits der Anrufung. Also es war, dass du dich komplexen, nichts nützigen Theorien gewidmet hast, die mühsam zu lesen waren, und darin war auch ein Genießen, nämlich etwas wirklich von Grund auf verstehen zu wollen, das eben nicht so einfach und banal ist, dass es einem langweilig wird. Und heute ist das Angebot, vergesst das mit diesen mühsamen Theorien, lest kein Hegel mehr im Original, das versteht sowieso niemand, ist auch veraltet, braucht es nicht. Wir zeigen euch einen unmittelbaren Zugang, mit dem ihr gut leben könnt. Und ich glaube, das zieht, also das Umgehen von diesem ganzen Mühsamen, das wäre wieder das Enteignen an einem Verzicht. Also in einem älteren Studiengeneration war die Bereitschaft zu verzichten noch groß. Und heute, wenn ich dieses Wissen nicht in aufbereiteter Form bringen kann, die das erklärt und irgendwie an eine Pinnwand heftet, dann bin ich eine schlechte Dozentin. Und dieser Anspruch, der von den jungen Studierenden an mich herankommt, der ist geleitet von diesem Versprechen, ihr braucht das gar nicht mehr, wir zeigen euch, wie man leichter zum Wissen kommt. Das ist die Verführung. Und es ist aber auch ein Vorenthalten, weil das, was du zu Recht sagst, was du gesucht hast, bekommt man dann nicht mehr. Aber es ist wie wenn du kleinen Kindern ein Gameboy in die Hand gibst, anstatt irgendwie Memory, sie werden lieber mit dem Gameboy spielen, weil das etwas Unmittelbares anspricht. Und es ist immer das Versprechen, dass man etwas umgehen könnte, das ein bisschen mühsam ist. Aber man hat ja auch einen Gewinn, wenn man diesen anderen Weg geht. Aber jetzt hast du im Negativen, also ist das jetzt verführerisch? Also agiert das im Negativen oder im Positiven? Wenn du sagst, Entschuldigung, das möchte ich. Du wolltest eigentlich auch was sagen. Ja. Machen wir noch eine Frage, dann gehen wir weiter. Noch eine Rückfrage von dir. Also studiert man, weil man keine Lust hat auf, dass man irgendwas kämpfen muss? Also das ist ja nicht verlockend. Also das ist ja quasi eine negative Haltung zu dem, also was man tut, das ist ja eigentlich keine. Geht ja nicht in Richtung Genuss, sondern in Richtung Vermeidung von Schmerz. Nein, ich glaube, es hat eben etwas Verlockendes darin. Also es ist eine Allmachtsfantasie, die damit bedient wird. Du kannst Master of Arts werden, ohne so komplizierte Sachen wie Hegel zu lesen. Und bist aber am Schluss gleich qualifiziert und hast einen akademischen Titel, der dir sogar noch Berufserfolg geben wird. Also ich glaube, es ist nicht einfach ein lustloses das Kreuz auf sich nehmen, sondern darum ist es ja so schwer, einen Protest zu organisieren. Es ist schon auch eine Verführung. Es ist eine Verführung mit einem Unsinn, es ist Schrott. Aber ich würde schon sagen, es gibt ja dann auch heftige Verteidigungen. Wir wollen Bologna, das ist effizient, zum Beispiel das Gefühl, effizient zu sein. Das ist total verführerisch. Also nicht in einem psychoanalytischen Sinn. Ja, es ist eher, es ist das Bedienen einer Allmachtsfantasie, so würde ich sagen. Und das wird gefressen, also das ist klar. Jetzt kommen wir auf deine Frage nochmal. Ich sehe eigentlich bei Nancy Fraser eher so ein traditionelles Zurück, also machen wir wieder Kapitalismuskritik. Und der Punkt, also der Unterschied ist, diese Schule von Ljubljana sagt ja nicht, wir müssen wieder Kapitalismuskritik und keine Ideologiekritik machen, sondern sie sagt, wir müssen eine andere Ideologiekritik machen, weil sich die ideologischen Strukturen verändert haben. Und die Frage war, wie wäre dann das? Also, es macht ja politisch, ist das ein Unterschied ums Ganze, ob Ideologiekritik besagt, wir müssen die Kontingenz der Setzungen nachweisen, das ist quasi der kulturalistische Ansatz, oder wenn wir sagen, auch die Kontingenz selber ist eine Ideologie, nämlich die Ideologie von unserer Zeit. Die Schlussfolgerung, die gezogen wird, die Lacanianer sagen nicht, wir können zum ödipalen Modell zurückkehren. Also sie wollen das auch nicht. Sie sagen, also Lacan sagt, es gibt nach dem Untergang des Diskurs des Herrn, eben was für die ödipale Struktur steht, gibt es die Möglichkeit, dass das zum Diskurs der Universität führt. Das ist geschehen, muss man rückblickend sagen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es gäbe die Möglichkeit von dem, was er denn auch ironisch den Diskurs des Analytikers nennt. Und inhaltlich wäre das, dass wir nicht der Ideologie folgen, dass es ein Wissen gäbe, das das Genießen durchdringen könnte. Also ich fasse jetzt das so theoretisch. Ich glaube, dass von dieser Vorstellung die ganzen Universitätsreformen geleitet sind und dass das auch das Moment ist, was zieht, also was die meisten Studierenden einbindet. Also das Wissen, wenn wir alles wissen, dann haben wir die Lage im Griff. Das ist quasi das Angebot. Und der Ausgang, der ideologiekritische Ausgang für die Lacanianer wäre, sich mit der Unmöglichkeit des Genießens zu konfrontieren, also in dieser die Unmöglichkeit zurückzufordern. Wie man das genau politisch ausgestaltet oder ausbuchstabiert, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber es würde heißen, also sich nicht von diesem Phantasma der Erfüllbarkeit des Genießens verführen zu lassen, sondern zu wissen, dass es hier immer einen Kern des Unmöglichen gibt. Also die Hinwendung zum Realen, so nennt das Lacan. Und das heißt letztlich, also beispielsweise, es gibt ganz verschiedene Ausformulierungen, aber um bei diesem Beispiel der Verwiesenheit zu bleiben, also es gibt ja diese allumfassende Erfüllung nicht, auch das Partnerschaftscoaching wird das nicht erreichen. Und es würde vielmehr darum gehen, das wieder in die Hände zu bekommen, dass diese ganzen Verführungen einer Erfüllbarkeit, einer Machbarkeit, dass wir die zurückweisen. Also Žižek hat zum Beispiel die Vorstellung, die Konfrontation mit dem Realen würde eine Kraft freisetzen, die eine revolutionäre Kraft wäre. Da bin ich auch skeptisch. Aber es ist doch die Suche nach etwas, was zwischen dem Fehlen auf der einen Seite und dem Zufall auf der anderen Seite liegt. Ja. Das ist sozusagen ein alter Kontingent. Der alte Kontingenzbegriff wäre jetzt der... Also wo es nicht nur Zufall ist, der dann bestimmt wird. Also das Reale, was die Lacanianer vor sich haben, ist, Lacan sagt, dieses Phantasma, das entsteht, das Objekt A, wenn wir uns dem zuwenden, hat es darin auch immer etwas Gewaltsames, etwas Destruktives oder Zerstörerisches. Und dem müssen wir uns zuwenden. Also es nützt nichts davor, einen Schirm des Verbotes zu stellen, es nützt nichts davor, ein Wissen zu stellen, das uns demokratischen Zugang zum Genießen verspricht, sondern es ist die Konfrontation mit dem Gewalttätigen in diesem Phantasma. Und das ist dann auch nicht etwas Kontingentes, sondern in der Psychoanalyse jetzt auf individueller Ebene ist das die Konfrontation mit unserem eigenen Wünschen, wo wir eigentlich, wenn wir das wirklich tun, wenn wir dieses Phantasma durchqueren, auch zu diesem gewalttätigen Kern vorstoßen. Das Gewalttätige. Also das Lacan macht beispielsweise der Witz, also was wollen wir, wenn wir uns verlieren? Wir wollen eins machen. Was wollen wir, wenn wir uns verlieren? Wir wollen eins machen, wir wollen verschmelzen. Aber man hat noch nie zwei Körper gesehen, die sich vollständig ineinander schlingen würden. Und diese Verschmelzung selber wäre auch etwas Gewaltförmiges. Das Symbiotische, das immer im Kern des Verliebtseins anspricht, ist ausgelebt, wäre das gar nicht lustig. Aber darauf zu verzichten ist auch nicht lustig. Also auch, es ist quasi der Motor in einer, hin zu einem Ziel, das aber besser ist, wir erreichen das nicht ganz. Ich wollte nochmal zu diesem Riesen bekommen, dass es, also wenn ich das so mit mir nachzuführen, dann kann ich das schon finden, also dass es kein Witz über nichts ist, aber auf keinen Fall ist es ja irgendwie ambivalenzvoll. Also ich meine, es ist ja auch, zu Leistungsbank ist ja gleichzeitig auch so Teil des Wesens. Also man will ja auch nicht mal Rotzer sein, man will ja nicht nur genießen, man will auch was leisten, um sich dann sozusagen zu verdienen, vielleicht zu genießen. Oder keine Sorge, wenn ich dich bestimmt habe, gesagt, Teil des Wesens ist Genuss für alle oder so. Jemals den Leuten sagt, irgendwie unser Reichtum soll jetzt allen Menschen auf der Welt zur Verfügung gestellt werden. Wenn die zum schnell beweisen, dass der Jesu ist, auf keinen Fall die Einstellung ist, dass alle gleichermaßen genießen sollen. Also ich sehe es schon, dass es vorhanden ist, aber es ist ja nicht ambivalent frei. Also es gibt nach wie vor, ich muss es leisten, ich muss es schaffen, ich muss irgendwie besser sein als andere. Aber das Über-Ich, das uns zu Leistung antreibt, ist nicht mehr wie bei Max Weber dieses protestantische Leistungsding, sondern wir sind zur Leistung angehalten, um am Abend einen Küppel, wie sagt man bei Ihnen, einen kleinen Champagner in der Lounge zu trinken. Das hat dann nicht, weil wir das Ethos dann, wir sind tüchtig, das Ethos ist nicht mehr tüchtig zu sein, was immer auch einen gewissen Verzicht impliziert, sondern das Ethos ist, genug Geld zu haben, um sich den Champagner oder Prosecco am Abend leisten zu können. So was wie Fasten, Genuss, also Verpflichtungsaufenthalt in den Mund. Aber um einen schönen Body zu haben. Ja. Also es ist immer, das Genießen, das muss man, also Lacan sagt, das Genießen hat bei Menschen eine zutiefst Ambiguität. Es ist nicht einfach das Wort wie im Alltagsverständnis. Also es meint nicht Hedonismus, sondern es meint eben immer, es hat etwas zutiefst, also darum das Gewalttätige, wenn wir das ganz ausfüllen, dann ist es total destruktiv. Und das ist ja auch, also dieser Hochleistungssport, der Ironman ist ein Beispiel von Zizek für dieses Genießen, das immer an der Kippe auch zum Schmerz natürlich steht. Aber es ist ein anderes, diese Formen von auch Koma-Trinken beispielsweise, und der Wettbewerb, der da drin ist, dass es sind neue Formen von Genießen entstanden, die immer eine sehr destruktive Seite haben, die genau von der Liberalisierung herkommen. Also die Kinder müssen nicht zu Hause sein um abends um 6, sie gehen auf die Wiese und trinken sich da fast zu Tode. Das ist der Effekt der Befreiung, also etwa ein paradoxer Effekt der Befreiung. Und der Wettbewerb liegt dann darin nicht, wer ist am meisten beherrscht, sondern wer kann am meisten trinken. Es gab zwei Wortmeldungen. Ich hätte so eine Ergänzung, ich würde genau sagen, die Leute genießen ja nicht miteinander, sondern sie genießen ja gegeneinander. Also das ist ja nur klar, das ist. Ja, es geht so um einen Leistungsanspruch, also es eben zu schaffen, die Kügel hier in sich hineinzubringen. Das ist ja, also das wollte ich nur ergänzen. Und da finde ich aber, dass zum Beispiel dieses, also dieses vom Ethos des Genießens, finde ich, dieses protestantische Ethos hat das aber auch vorbereitet. Also ich denke mal, so jemand, der mit diesem protestantischen Leistungsethos irgendwie unterworfen war oder da irgendwie so Ahnung von Mütter bekommen hat, der kann eben dann auch sowas wie ein Argument laufen. Und auf diesen Anspruch, also diese Art von Würde, die ist ja eigentlich jetzt, ich meine, es ist, da steht Spaß dahinter immer noch nicht so ganz, aber es ist ja anstrengend und es erfordert viel Training, viel Verzicht, viel Zeit, das ist ja erstmal viel Verzicht, die sehr voraussetzt. Ich denke mal, das kann man eigentlich nur erst, oder sich dem stellen, sich dem unterwerfen, wenn man eben auch diesen protestantischen Ethos auch irgendwie was davon mitgekriegt. Also ich glaube, was Sie ansprechen, ist etwas ganz Zentrales, diese Verknüpfung von Genießen und Leistung. Also das Paradox heute ist, dass das Genießen zu einer Leistung geworden ist, ein Leistungsnachweis. Also das ist natürlich abstrakt gesprochen und es ist wichtig im Kopf zu behalten, dass der Genießensbegriff im psychoanalytischen Verständnis jetzt nicht das ist, was ich sitze an der Sonne und genieße es in unserem alltagssprachlichen Verständnis. Sondern es hat diese Ambiguität, die eben auch zu diesem Paradox führt, dass also beispielsweise, dass man die Freizeit effizient gestaltet oder dass man wirklich am Wochenende, dass man dann wieder kommt am Montag und sagt, ich habe es schön gehabt. Und die es nicht schön gehabt haben, die sind die Loser. Also das trifft vielleicht nicht für Sie zu, aber ich glaube, es trifft für die Mehrheit der Studierenden zu, dass sie wirklich, man ist auch cool, man hat während dem Studium nicht mehr Probleme, weil man seine Hausarbeit nicht schreiben kann. Das ist total uncool. Und das ist dieses Paradox, dass man es leicht hat, dass das zu einer Aufforderung, habe es leicht. Das ist die Aufforderung. Und das ist nicht nur einfach ein Aufsichtnehmen von etwas, sondern da steckt auch eine also in Anführungsstrichen, verführerisches Moment drin. Oder Krisis geschrieben wird in so einer Werkkritik darüber, dass da genau das Kapital deswegen der Krisis, weil die Warenmengen nicht mehr abgesetzt werden. Also die Arbeit ist einfach zu effizient geworden durch die ganze mikroelektronische Revolution und so. Das ist halt deren These. Und deswegen sind einfach die Wertsubstanz ist ein bisschen brüchig. Das ganze Zeug, das produziert wird, das kann keiner mehr brauchen. Also deswegen ist es auch total flüssig, dass dann die Leistung hochgefahren werden muss, dabei diese Waren irgendwie zu konsumieren und nicht sie zu produzieren. Die Produktion muss natürlich auch trotzdem aufrechterhalten werden. Und deswegen führen wir in einem Projekt ganz neu in Hamburg Nullbürojobs, damit halt die Wertsubstanz halt trotzdem noch irgendwie besteht, auch wenn sie gar keine reale Substanz mehr beinhaltet. Also das passt halt ganz gut dazu. Der Genuss produziert Müll. Das ist ja Genuss, das ist ja kein Müll. Das ist ja dann die Frage, ob der Begriff des Genusses ist. In dem Sinne stimmt er, dass es zwar eine andere Sprache steht. In der Alterssprache würde ich mich selbst auch einen Begriff finden und den Unterschied. Also die Lacanianer sprechen danach im Deutschen von Jouissance, also sie lassen das französische Wort, das Lacan verwendet, um diese Ambiguität zu kennzeichnen. Žižek spricht beispielsweise jetzt wegen diesen Dingen, die da produziert werden, von, er sagt, wir haben quasi die Aufgabe, ein symbolisches Mandat zu übernehmen, eben eine Identität zu haben. Das haben wir nicht mehr und im Gegenzug dazu werden wir von allen Seiten mit Genießvorrichtungen bombardiert. Ich finde dieses Wort Genießvorrichtung, das sind so eben kleine Gadgets, irgendein Ding, das Pipa macht oder keine Ahnung was. Das wird ständig produziert und verspricht uns irgendetwas. Aber in dem Wort ist ja schon angelegt, dass man kann es irgendwie nicht brauchen, aber wir sollen es konsumieren. Ja, mehr noch, das ist ja eigentlich, also ich sehe eigentlich immer mehr, dass das Gadget gekannt hat, dass das auch Statussymbolcharakter haben kann oder auch hat. Also du eigentlich weiter, also man ist Teil des Ganzen der Gesellschaft, der Community, wenn man diese Gadget eben besitzt. Und wenn nicht, dann ist man ja totaler Outcast. Oder eben der Hartz IV-Empfänger. Ich glaube, dass er kein Smartphone hat oder so. Oder irgendwelche anderen Alltagsgegenstände, die so eine Aufwertung erhalten haben, dass sie eben also auch über den sozialen Status als unmittelbar aussagen. Oder davon eben abgeleitet irgendwie, ja, jemand dann kategorisiert wird, auf welcher Leistungsstufe befindet er sich jetzt. Also es ist sicher eben so, dass das Statussymbol nicht nur heute nicht mehr einer kleinen Gruppe vorbehalten ist, sondern es gibt so etwas wie eine Demokratisierung des Statussymbols. Also es ist für alle zugänglich und darum muss man ja dann laufend neue schaffen, damit sich die Gruppen wieder unterscheiden können. Das ist unendlich, also das dreht sich eben unendlich weiter. Aber ich verstehe nur noch nicht so ganz, also ich denke mal auf das System und auf die Gesellschaft zurückzukommen, also oder das überhaupt mal auszugehen. Ja, wie könnte es denn funktionieren, ganz simpel gefragt? Oder wie stellt sich das vor? Also, er bleibt da natürlich, also ich glaube, das Anliegen ist von dieser Schule auch primär die Analyse, also sie wollen nicht zu einem neuen Zentralkomitee werden, da haben sie genug Totalitarismus erlebt, wo gewusst wird, was man jetzt tun will. Aber was sie sagen ist, beispielsweise Žižek sagt, die Psychoanalyse ist die einzige Theorie, die dem Subjekt erlaubt, nicht genießen zu müssen. Also das ist zwar wieder eine theoretische Formulierung, aber ich finde die hoch interessant, weil, also dass wir uns aus diesem, Zizek sagt heute, das Beste ist, nichts zu tun, weil die ganze Linke sich in diesem Aktivismus anti-AKW, anti-ich-weiß-nicht-was, pro-Quartierverein und ich weiß nicht, dass man von diesen kleinen Kämpfen Abstand nimmt, weil das eigentlich nur immer der Erhaltung des Bestehenden dient. Der Machtbegriff jetzt wo? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe ja von einer Herrschaftstechnologie gesprochen. Ja, eine Herrschaftstechnologie. Trotzdem ist ja die Frage, wie die Macht sich konstituiert. Also in dem Verhältnis zwischen Subjekten und mir ist es nur gerade durch den Kopf geschossen, dass diese Frage, also wie soll es denn gehen, wie soll man es denn machen, wie geht denn jetzt das richtige Leben, vielleicht darauf hinlaufen würde zu gucken, also wirklich nicht zu tun, ohne Macht zu tun, was immer das heißt, da gibt es ja, also sich diese Antwortlosigkeit auf den Schiff zu stellen, also es ist jetzt ja alles, was wir ja schon pathetisch verschieben. Also Sie meinen die Macht von quasi vom Widerstand oder von der Kritik? Ja, das, also, ja, die Gegenmacht. Also ich, Zizek sagt zum Beispiel, dass die Demokratie selber zu einem Signifikanten geworden ist, der nur die bestehenden Ausbeutungsverhältnisse legitimiert. Ich glaube, es ist primär mal ein Zurücktreten von den jetzt vorherrschenden Themen der Linken, um vielleicht die Kräfte zu bündeln für etwas Grundlegenderes. Also das Zurücktreten vor kleinen Anerkennungskämpfen, weil das die Kräfte nur aufzehrt für Kämpfe, die zumindest Zizek nicht sinnvoll findet. Ja. Wie können wir das sozusagen? Weil nochmal zwei Bilder, wie ich komme darauf auf diese Frage, weil ich dachte vorhin, dieses Beispiel mit dem CEO, der oder mit dem Geld, wo man sich eine Flasche Prosecco öffnen kann am Abend oder so. Also wenn dahinter sowas, also dieses Teil von Art, das bedeutsam ist, also die Liebe ist umsonst, aber der Sekt kostet das. Und ich habe das vorhin so verstanden, aber vielleicht ist es auch falsch, dass das Lacan der Ansicht ist, dass die Erkenntnis der Liebe durch die Ökonomie hindurch zustande kommt. Nämlich das Kind schreit, weil es vielleicht Hunger hat, und dann kommt niemand. Und dann kommt dieser Druck, also ich übersetze jetzt, wie ich verstanden habe. Vielleicht ist das falsch, aber wenn das so wäre, dann ist es ja eine ganz enge Verbindung zwischen Ökonomie und Liebhaben. Wo kommt die Ökonomie da rein? Ja, genau, das ist eben, genau, die Ökonomie kommt durch den Hunger. Also das ist, wie ich darüber nachdenke. Aber dass die Mutter die Milch hat, ist vielleicht was anderes, als einen Prosecco aufzumachen und dafür was zu bezahlen. Und genau, meine Frage war eigentlich dahin, also wenn wir, na gut, das ist natürlich eine Verwirrung, die ich mir gemacht habe, dass ich das jetzt auch Ökonomie nenne. Aber da ist ja etwas, was man unterscheiden kann, dass die Mutter dem Kind etwas zu essen gibt. Und eine kapitalistische Ökonomie, da liegt ja vielleicht, da liegt ein Bruch dazwischen. Und mir schien, dass das Verhältnis zwischen Bedürfnis und Begehren, dass da vielleicht etwas von diesem Bruch, also dass man den so thematisieren könnte. Und mich interessiert, wie Lacan jetzt die beiden in Beziehung setzt oder sind es getrennte Sachen oder also Sachen. Vielleicht musst du bei Ökonomie unterscheiden, nicht alle Ökonomie ist kapitalistisch. Also das Oikos ist ja dann keine kapitalistische Ökonomie. Aber wie unterscheiden wir das heute? Weil es ist total, also alles, was, also ich kann ja kaum Tomaten anpflanzen, ich habe ja auch keinen Ort dafür. Aber für jemanden etwas kochen, ist irgendwie immer schon verkettet mit Geldverdienst oder Hartz, Einkommen. Und hier findet doch eine Überschneidung statt. Also das ist doch eine, das, da verwickeln sich doch zwei Dinge ineinander. Also ist das, also möglicherweise ist es eine Fiktion, dass ich mir das als eine autonome Handlung wollte. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist, gibt es eben auch eine Geschichte, also dessen, was wir unter Autonomie verstehen können. Also ich kann es nicht besser sagen als so. Ist eine Frage, ob Autonomie noch denkbar ist in diesem Modell. Naja, solange es gibt, gibt es Autonomie. Ja, ich glaube, ein Teil davon ist, oder Lacan würde vielleicht antworten, dass der Kapitalismus versucht, das Begehren in anbietbare Waren umzuwandeln oder zu befriedigen mit Waren. Also, dass das Begehren eigentlich das Kapitalismuskritische wäre, weil es jenseits der kaufbaren Waren steht. Postpolitik nennt ja, das Žižek. Wenn das schon aus dem Kapitalismus hervorgegangen ist, also es gibt ja durchaus immer noch diese Verbote, also aus dieser, also sozusagen, wenn man so argumentiert, dann wäre das ja aus einer postfeudalistischen Ära oder wie auch immer. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, du darfst so nicht sein, ich will nicht, dass du so bist. Also wie würde sich das dann damit erklären? Also es ist natürlich wichtig, diese ganzen Analysen, die haben nur den Anspruch, wirklich unsere weitgeschrittene westlich-kapitalistische Gesellschaften zu beschreiben. Das gilt jetzt nicht für Tigerstaaten, oder? Und natürlich ist es immer so, dass es so etwas wie eine Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen gibt. Das heißt nicht, dass noch irgendwo auf dem Dorf ein Vater oder Großvater existiert, der etwas gegen Homosexuelle hat. Es heißt nur, dass das nicht mehr konsensfähig ist und dass eine große Tageszeitung wie die Taz oder die, nein, nicht die Taz, die Deutsche Zeitung nicht mehr schreiben könnte, es sei in Ordnung, dass Homosexuelle diskriminiert werden. Es geht um die hegemonialen Strukturen. Und da hat sich etwas verändert. Also es geht eigentlich darum, einen Wandel oder einen Bruch in den ideologischen Strukturen festzumachen. Das heißt aber nicht, dass jedes Subjekt, das jetzt in Deutschland lebt, dem unterstellt ist, sondern das ist der Begriff der Hegemonie. So. Die unterwegs wurden, emotional müssen wir vielleicht ein bisschen drüber reden, aber dann sollte auch was kriegen, weil ich und ich habe halt das Gefühl, dass es so zwei Diskussionen, die irgendwie sind, oder zwei, nur wieder irgendwann die Gleichheit in der Gesellschaft existieren. Also, und die beide aber sehr wichtig sind, wo man sich ja beide Dinge als anders hört. Aber hegemonial im Sinne von dem, was sich schlussendlich in der Gesetzgebung niederschlägt, ist der liberale Diskurs. Auch bei Abstimmungen. Also ein intoleranter Diskurs, würde ich jetzt mal sagen, der wird bei uns nicht mehr hegemonial werden. Es gibt immer Gegenstrebungen. Aber was sich durchsetzt, ist in meiner Prognose nicht das Konservative. Das ist keine kleine Gruppe, wenn es in der Gesetzgebung sich niederschlägt. Ja, muss man noch nicht differenzieren. Also ich würde sagen, auch sagen, das kann nicht sein, also das würde ich auch nicht erteilen, dass das jetzt hegemonial ist, irgendwie so eine total liberale Einstellung, aber dass es eben dem Kapital egal ist. Es gibt ja auch noch eine Ideologie darüber hinaus. Also ich würde auch sagen, es gibt, wenn man qualitativ irgendwie also nicht einfach nur fragen, haben sie das in Schule, sondern Diskussionen führen und im Reiz oder so, wird man schon, glaube ich, rauskriegen, dass ein Großteil der Gesellschaft noch auf jeden Fall anschlussfähig für homophobe Positionen. Also alle Abstimmungen, ich muss widersprechen, alle Abstimmungen, sowohl sogar in den USA, die ja wirklich die haben das angenommen. Ja, bei einer quantitativen Anfrage in Deutschland, ob man schwule Paare auch Kinder adoptieren dürfen sollte oder die Ehe gleichgestellt werden sollte, mit einem Mann, ihr sagt, die Mehrheit, das sollte nicht so sein. Und das zeigt auch eine quantitative. Und ich würde sagen, eben aus Sicht des Kapitals, ich glaube, das Kapital macht keinen Sinn. Und das ist die Kritik, das ist eben sozusagen, dass da Hand in Hand mit der linken Identitätskritik Hand in Hand geht mit irgendwie einem neoliberalen Kapitalismus, dem eben von der Verwertung her das auch egal ist, ob es ein Mann, Frau oder was auch immer ist. So, das ist die Kritik, aber darüber hinaus gibt es ja immer noch so eine konservative Ideologie, die durchaus mehrheitsfähig ist. Also ich würde es ein bisschen noch ergänzen, ich habe auch mal die Mehrheit auch. Also noch auf dem aufsteigenden Ast. Und solange das so ist, ist der Liberalismus ja auch noch vertretbar. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Besorgniskonzert, das war auch innerhalb einer Stunde mit 500.000 Leuten ausverkauft. Und sowas. Und es ist auch egal, dass irgendwie zigtausend Leute im Mittelmeer saufen. Und das passiert ja auch einfach so. Und die Frage ist einfach die, ist das verwertbar oder nicht? Und solange dieser Wert irgendwie aufsteigt, hat das eine liberale Tendenz. Die Frage ist, glaube ich, dann, was passiert, wenn der halt nicht mehr in der Selbstverwertung aufkommen kann. Also, und dann fliegt das Ganze halt wieder um. Dann wird halt die Sache auch wieder ungemütlich. Das wäre zuerst umstanden. Die erfolgreichsten Sachbücher der letzten Jahre waren irgendwie ganz klar antifeministisch, schon im Publikum irgendwie. Sartin und Kirinsch wäre so. Das sind die erfolgreichen Sachbücher. Also da würde ich mir auch, nur weil ich das so stark mit Kapital finde, macht da Sachen. Das ist jetzt schon so. Aber in den Köpfen der Leute. Aber es ist halt nur sein bei den Köpfen. Wenn ja. Überhaupt. Und in den Köpfen ist halt auch eine ganze Menge anderes. So. Ja. Was vielleicht auch besser ist. So. Aber das ist halt dann nicht auf den toten Leibern. Oder Leibern begrenzt. In der Linken ist das. Ja, ich glaube, ich würde lieber nicht zustimmen. Ich glaube, dass man das beschreibt, dass diese Wahlkämpfe irgendwie so zwei Hegemonien sucht. Also klar gibt es irgendwie dieses ganze Diversity-Management-Zeug, was irgendwie sagt, ja, alle können jetzt vor uns in der Firma mitarbeiten und das ist total toll, wenn wir irgendwie Frauen haben und Schule und dann vielleicht noch irgendwie Menschen, die nicht weiß sind und die helfen uns ja und die machen unsere Firma besser. Und so, ja, das ist was Pieps, aber Ecke auf der Straße in China entlang gehen, dass ich wissen würde, dass das Wort kommen würde. Und wenn sie das machen, wie ist die Reaktion der Menschen, die um sie herum ist? Sie sind meistens ziemlich irritiert. Also da würde ich sagen, also ich habe das Gefühl, dass da so eine Entwicklung auf den Arbeitsmarkt oder der Unternehmensgruppe, dass man ja irgendwie schon ein Stück weiter ist. Aber die würde dann aber andere Funktionen der Gesellschaft auch nicht mehr abschließen. So irgendwie ganz schön zu fassen. Also auf der einen Seite würde ich dir recht geben, auf der anderen Seite, ich finde, da ist da irgendwie ein Widerspruch. Ich wollte jetzt auch mal kurz noch mit einhaken, also ich fühle vielleicht auch schon ein bisschen weit weg jetzt von dem Thema, aber also natürlich ist glaube ich, der Diskurs über Homophobie eng gekoppelt an dem über das generelle Geschlechterverhältnis. Und wenn man sich den anguckt, und das passt vielleicht auch ganz gut zusammen mit der Entwicklung der Universitäten, die eine Objektivität propagieren und ideologiefrei sein möchten, auch mit einem Wissenschaftsverständnis, was sich wesentlich stärker an Unumstößlichkeiten, an naturwissenschaftlichen Aktionen orientieren möchte und damit ja auch irgendwie in geisteswissenschaftliche Bereiche eine gewisse Naturalisierung Einzug gehalten hat. Also das ist auch im Geschlechterverhältnis wieder häufig mehr biologisch gedacht und sicherlich nicht unbedingt in intellektuellen Kreisen, aber prinzipiell auch im Geschlechterverhältnis noch sehr biologistisch gedacht wird. Und würde ich sagen, es ist ja eigentlich eine, also dann braucht man bei dem Homophobie-Diskurs eigentlich gar nicht ansetzen, denn dann ist es ja fast schon etwas, was notwendigerweise daraus folgt, wenn man von einer klaren Zweigeschlechtlichkeit ausgeht, dass sich in der Männlichkeitskonzeptualisierung auf jeden Fall Homophobie wiederfinden muss. Also würde ich jetzt behaupten. Also ich muss Ihnen widersprechen, und zwar, wie soll ich das sagen? Ich glaube, Sie machen es sich zu einfach. Weil sie wissen, was uns geschieht und was der Feind ist. Und dieser Feind, der ist einfach zu bekämpfen. Und wir sind von einem anderen Feind bedroht. Weil der Feind, Sarrazin etc., es gab in der Geschichte noch nie eine Ideologie, die sich längerfristig halten konnte, die den Kapitalverwertungsbedingungen nicht zuträglich war. Das wird noch 10, vielleicht 20 Jahre dauern. Es hat keine Chancen. Ich sage Ihnen, so gut wie das Ernährermodell keine Chancen hat, hat die Homophobie und hat die Ausländerfeindlichkeit in dem Sinn keine Chancen. Das heißt nicht, dass es immer wieder diese Festungen gibt und dass es Krieg gibt, aber der Kapitalismus ist auf diese Liberalisierung angewiesen und das wird er durchsetzen. Sie können gerne noch gegen Sarrazin ankämpfen, aber Sie bekämpfen einen Feind, der vom Kapitalismus selber schon abgeschafft werden wird. Das ist die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob das auch ein Teil der Provinzialisierung ist, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass man seit 100 Jahren in der Linken dasselbe Problem anvisiert. Das ist auch ein Problem in Deutschland. Das ist die Fokussierung. Letztlich stehen diese Figuren, die Sie jetzt genannt haben, für das totalitäre Modell des Nationalsozialismus. Und das begegnet mir vor allem in Diskussionen in Deutschland. Es ist eine ganz klare Vorstellung, was Totalitarismus ist, nämlich es ist Sarrazin heute. In 10 Jahren wird es eine andere Figur sein. Es gibt eine andere Form von Totalitarismus, die in Zukunft gravierender sein wird, die auf uns zukommen wird, die Sie verkennen, wenn Sie diese alten Formen angreifen. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Der kann hier irgendwo bei einem großen Konzern irgendwie anfangen mit dem Job, aber ich glaube, es trifft auch gerade für den Care-Sektor zu. Also da, wenn in Deutschland die deutschen Frauen ausgehen und wenn auch mit der Zeit die immigrantischen Frauen nicht mehr vorhanden sind, dann wird man auch migrantische Männer nehmen, um den Care-Sektor irgendwie mit Arbeitskräften Ich sage nicht, dass es diese Arbeitsteilung nicht mehr gibt. Ich sage nur, dass es dem Kapitalismus völlig wurscht ist, wer das macht. Die sind aus, diese unterdrückten und an ökonomisch misslichen Lagen stehenden Personen, die sind austauschbar. Es braucht sie, aber es wird nicht, das müssen auch nicht Frauen sein. Oder die Personen, die das dann machen, haben die Stellung, die heute die Frauen haben. Ich sage nicht, dass es keine Arbeitsteilung mehr gibt. Aber wer da diese Position ausfüllt, das ist egal. Aber das hat ja dann mit der ersten Ausgrenzung geschehen und eine Abwertung von einer bestimmten Gruppe, damit diese Jobs zugewiesen werden können, die weniger Zeit sind, weil sie in der jüngeren Stellung in der Gesellschaft zu folgen haben. Oder eine schlechtere Lebensbedingung. Das muss ja irgendwie, muss gleich integriert werden, ob das mir schon klar ist, dass Kapitalismus irgendwie dazu austauschbar ist. Das wird dann ja welche Gruppen das sind. Das ist ja schon irgendwie der Gesellschaft. Aber wenn diese Ideologie so ist, dass ja irgendwie Differenzen. Also wenn das dann meine Ideologie ist, die so fest drin ist vor allem, dass Differenzen egal sind, die da irgendwie keine Identität hat und so, dann gibt es ja irgendwann, wenn er dann keine Ausbildung. Ich würde antworten, dass die Ausgrenzung über die ökonomische Position passiert. Also es ist nicht so, dass zuerst eine Gruppe definiert wird und die bekommt dann die Arbeit, sondern die Menschen, die, sagen wir, im Care-Sektor arbeiten, die sind aber nicht ausgegrenzt, sondern sie sind schlicht ausgebeutet. Und die sind auswechselbar. Man muss ja auch sagen, dass wir eben noch alle Prinzipien der Sektoren, die an der Gewinner sind die Jungen und die Gesunden, die gut ausgebildet, also die Möglichkeit haben, ein Mutterausbildung im Sinne von WG, regulierter Mutterausbildung zu bekommen, dass sie nachfragen können, das ist die Gründe. Das ist ja dann unabhängig, erstmal und erstmal unabhängig nach Hautfarbe, Geschlecht und sexuelle Orientierung. Das braucht sich vielleicht erst im zweiten Jahr, weil das jemand, der, was weiß ich, im afrikanischen Kontinent stammt, vielleicht weniger Möglichkeit hat, aus ökonomischen Gründen eben einen Abschluss zu machen, um einfach Universität mit zu renommieren, mit internationalen Renommieren. Das ist eigentlich für sich aber auch anders. Es geht ja darum, dass man sich mit renommieren kann. Und es gibt die Titel eben einfach. Dann steht dann erst auf dem zweiten Blatt, aber das kann sich ja dann im Laufe der Jahrzehnte auch umwandeln. Vielleicht war es für das, was in Deutschland war, vielleicht in welcher Lage und nicht mehr in Europa oder in der westlichen Nation. Das ist ja etwas, was ja auch nicht flexibel ist. Also, und der einzige juristische Ausgrenzungspunkt in diesem Konzept trifft eben die Kranken, die Alten und die komisch Kranken, das ist ja jetzt nicht irgendwie. Das klappt ja natürlich, wenn es vielleicht auch irgendwo, also auch irgendwie Probleme darstellen, dann muss es sein, weil sie nicht irgendwie einordnen sind oder irgendwie, was weiß ich, psychisch labil sein könnten, da geht es um psychische Gesundheit, nicht um die physische Gesundheit. Also da macht man manche Abrichtungen, dann hat man auf alle Fälle Aussicht auf Erfolg. Das ist nur meine ganz negative Prognose, die sich aber auch wirklich schon realisiert. Also dem würde ich zustimmen, dass das biologische Kriterium nur noch die physische oder psychische Tüchtigkeit ist. Nicht nur wegen Kapital, sondern der Ideologie und gegen die emanzipatorische Alternative, sondern es gibt ja auch irgendwie die Gefahr, dahinter zurückzufallen. Und auch wenn es aus dem Sicht des Kapitalismus vollkommen unsinnig ist, sich in Nationen zu organisieren und irgendwie Herkunft so eine Bedeutung zu messen, ist ein Großteil dieser deutschen Gesellschaft irgendwie stolz, Deutscher zu sein, schwingt deutsche Fahnen und es ist vollkommen egal, ob die Leute irgendwie im Mittelmeer verrecken. Versuchen wir Europa zu erreichen. Und da kann man noch so häufig sagen, so vom Standpunkt des Kapitalträger wäre es eigentlich zumindest langsam total sinnvoll, irgendwie sich nicht mehr in Nationen zu organisieren und weltweite irgendwie Arbeiterschaft, auf die man zugreifen kann, wahre Arbeit. Und da ist dann vielleicht, geht das dann vielleicht Hand in Hand von der Linke eine Border-Bewegung und irgendwie das Interesse des Kapitals, also die Mehrheit der hier lebenden Menschen vertritt, dann nämlich die Schöpfung des Kapitals und vertritt. Trotz dessen, was du sagst, das wird sich nicht lange halten, und wenn nicht einhergeht mit den Interessen des Kapitals, das wäre ein riesiger, also das kann man wirklich nicht leugnen, dass ein riesiger Teil dieser Gesellschaft absolut nationalistisch eingestellt ist. Glaube ich auch. Dieses widerspenstige gegen das Kapital, das Backlash, also Mitarbeiter zurückfallen. Der Kapitalismus kann sich ein Backlash nicht leisten, so gut wie er sich das Familienmodell mit dem männlichen Familienernährung nicht mehr leisten kann. Habe ich das Gefühl, es sei ziemlich sinnlos gewesen, was ich Ihnen vorgetragen habe. Also wenn Sie das als Ökonomismus verstanden haben, dann würde ich vorschlagen, wir können die Diskussion auch beenden. Da würde ich eine kleine Verwirrung machen, weil ich glaube, dass das viele das schon verstanden haben. Fachkräftemangel ist da, steht da im Hintergrund, dass die auch durch die Mitarbeiter eben als eventuelle Arbeitskräfte, die man ja vielleicht irgendwie einsetzen kann, gesehen werden. Und deswegen auf einmal diese etwas nachsichtige oder etwas liberale öffentliche Diskussion. Das hätte man als Beispiel. Ich meine, das fand ich ja wirklich auch menschlich. Ich habe Blumen unterstützt, nur die Jungen hat mich ja überhaupt null Diskussion, null Solidarität. Ich glaube, es ist vor allem der Arbeitskräftemangel im Care-Sektor. Wo, also die werden nicht qualifizierte Arbeit machen, die Antragsteller, sondern da gibt es Arbeitskräftemangel. Ich kehre nur den Erklärungszusammenhang um, weil im einen Fall führt das, was du sagst, zu einer Antidiskriminierungspolitik und im anderen Fall führt es darum, diese ökonomische Position des Reinigungspersonals zu kritisieren. Das ist nicht dasselbe. Weil im einen Fall kommst du dahin, dass du die einen Diskriminierten durch eine andere Gruppe ersetzt, die dann auch diskriminiert sein wird. Das geht ewig. Also weil gerade nutzt der Kapitalismus ja nicht. Aber was ist das Ziel oder das politische Anliegen? Also das politische Anliegen sollte vielleicht nicht die eine Gruppe durch die andere zu ersetzen, sondern den Kapitalismus durch. Aber und dann beginnen wir mal mit einer Antirassismuspolitik und kritisieren Sarrazin. Nee, aber das können wir dem Beispiel vielleicht auch noch machen, weil ich habe ja nichts dagegen. Sagen, ja, das eine ist irgendwie so blöde Formpolitik, der irgendwie nervig ist und wahrscheinlich auch zu viel führt, außer dass vielleicht ein paar Menschen im Moment besser geht. So, weil es ist halt schon irgendwie, ja, wahrscheinlich wird das jetzt von heute auf morgen nicht abschaffen, aber es kostet dann vielleicht ein nettes Zusatzfeature, wenn ich irgendwie nur weil ich schwarz bin, nicht den ganzen Schwarzjob machen muss oder irgendwie auf Schwarz angesteckt werden. Also es ist so, mir ist klar, dass es nicht führt, irgendwie den Kapitalismus abzuschaffen, aber das sind ja irgendwie reale, anpassbare Lebensbedingungen von Menschen, die da irgendwie richtig im Spiel stehen. Also, oder die da irgendwie eingegeben sind. Das ist halt eine komische Vergabe, weil man halt machen muss. Ich sage, ja, irgendwie was mit Überlassen zu machen, das ist ja irgendwie, ich bin überflüssig, oder ich bin Überlassen und Überlassen vor allem. Vielleicht wäre es besser, sowas zu machen mit dem Bewusstsein, dass es jetzt nicht die gesellschaftliche Umsetzung ist, aber ich möchte nochmals auf einer Metaebene antworten. Ich habe am Anfang damit begonnen, dass die Psychoanalyse sagt, dass wir auch immer unsere eigene Beteiligung an einer konstatierten Misere reflektieren. Und ich glaube, es ist für die Linke heute sehr viel einfacher, einen Sarrazin zu kritisieren, als diesen ideologischen Wandel, von dem ich versucht habe zu sprechen. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir damit die Diskussion beenden, weil wir können uns ja ewig drehen. Aber das möchte ich zu bedenken geben. Ja, dann ja, vielen Dank nochmal für den Vortrag und für die vielleicht auch so als kurze Ankündigung für die restlichen. Nächste Woche, also kann auch nochmal spannend werden, ist es der draußen da. Ich weiß nicht, ob ihr alles noch einen kleinen Teil aber auch der Titel ist Christliche Gleichheitsreligion, kein neuer Theologiebegriff. Ich weiß noch nicht genau, worauf es auch abzielt. Dabei orientiert sich so ein bisschen an, an Horkheimer in den 30ern und ja, also es wird endlich auch aus ähnlichen Perspektiven wird. Also heute ging es ja auch um Ideologien. Da könnte man sicherlich auch nochmal groß drüber diskutieren, wenn man sagen möchte, dass dieses Post-Ideologie-Gehabe natürlich letztendlich auch eine Form von Ideologie ist. Ja, also wäre schön, wenn noch mehr vorbeikommen und wenn auch jetzt noch irgendwie Leute Interesse haben, weiter zu diskutieren. Also ich kann es nicht verstehen. Wir haben gerade ja selber schon mal wieder überlegt, ob wir es vielleicht mal nachbrechen sollen. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, trotzdem jetzt noch weiter zu reden, wenn auch irgendjemand Lust hat, gehen wir noch in die Diskussion. Hier ist noch das Gerät. Aber die Bachelorarbeit wahrscheinlich zu diesem Themenkomplex zu dieser